drüber reden. Als cooler Moderator, muss einen coolen Moderator fragen. Und die Musik. Johnny. Jockel, ich hab dir genau gehört. Kutte hast du gehört. Jockel ist mir rausgerutscht. Tut mir leid. Jockel ist mir nicht rausgerutscht. Ja, Sack. Ach, Sack. Sack. Dann will ich ja gleich mal. Oh, na dann kann ich aber halt voll zurücksacken. Also so als cooler Moderator irgendwie, das bringt sich. Ich habe halt genug Selbstbeweihräucherung mit meinen Jingles da betrieben. Ja, ja. Ja. Aber es war völlig unironisch gemeint mit dem coolen Moderator. Ich weiß, das klingt nicht so. Vermutet man von mir nicht. Nee, ich weiß, ich akzeptiere das, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie schicker, Lob, wenn man so Understatement. Lob hat aber mir immer zynischen Unterton. Ja, oft. Eigentlich immer. Sag mal. Ja? Kennst du so Situationen, dass jemand spielt dir zum Beispiel eine Musik vor? Ja. Zum Beispiel Roy Black oder was? Nee, wo dann so zum Beispiel ein Name, der dazu gehört, verändert. Also so eine Musik, und denkst du, was ist das für ein Schrott? Und dann sagt dir jemand, hey, das ist eine ganz unbekannte Aufnahme von Clash. Ach, ist ja interessant. Ist klar, natürlich. Ja? Es gibt auch ganz schlimme Aufnahmen von Clash. Darf ich mal sagen, du Ratte? Wieso? Dass du Arne Zanke gespielt hast. Aber das ist eigentlich... Das muss ich den Hörern nochmal erklären. Ich habe nämlich am Sonntag, war ich bei Johnny, hab gesagt, hör mal hin, was das hier ist. Wie findest du das? Zack. Dann spiel ich, dann hört er so 10 Sekunden. Sag mal, Kuttner, hast du wieder Musik gemacht? War irgendwie die infame Unterstellung. Und dann sag ich, nee, das ist Arne Zank. Ach, Arne Zank. Ja, ich habe ja heute auch dazu gesagt, dass der auch der Einzige ist, der sowas nochmal machen darf. Das ist grausam. Das ist fürchterlich. Also lege ich zu Hause nicht einmal auf. Will ihn nicht hören. Aber so in der Sendung muss man sowas mal spielen, finde ich, damit die Leute wissen, was Arne noch so macht. Ich finde, dass es großartige Musik ist, aber ich finde, dass es Musik ist, die nicht unbedingt in Soundgarden an Dienstag gehört. Darum war ich gleich wieder kotzsauer und hast du mir wieder Musik weggespielt. Ja, manchmal macht die Vorgruppe halt Songs, die dann die Hauptgruppe auch noch spielen. Das ist dann blöd für die Hauptgruppe. Außer natürlich, die Hauptgruppe hat das Original geschrieben. Dann ist es eher für die Vorgruppe peinlich. Aber da du garantiert nicht der Komponist von House of the Rising Sun bist, obwohl ich dir eine Menge zumute, ja, nee, das ist schon grausam. Zumute ist gut gesagt. Das war wieder so zu Trauer meine ich natürlich. Ja, nee, so Zumute hat schon wieder voll gesessen. Fehlleistung. Ja. Ja, tut mir leid. Ja. Nee, aber House of the Rising Sun darf man nicht mehr covern. Ja, aber noch mit einem kaputten Casio, finde ich schon. Ja. Findest du nicht? Nee. Ach, ich muss mal hier wieder mit meiner proletarischen Plastetüte. Jetzt erstmal wieder hier Ordnung ins Studio, Unordnung. Passt ja schon insgesamt auf dein Image auf, ne? Wenn ich jetzt, also, ich meine, deswegen habe ich auch diese Johnny-Jingles. Es gibt ja Unterschiede bei den Fans von uns beiden. Also wir haben ja beide ein paar. Und bei mir sind es eher so Teenies, die halt meinen Namen kreischen. Und bei dir sind das eher so, also an den Briefen, die zum Beispiel, die ich manchmal so lese, die du bekommst, ist schon eine andere Gattung. Ja, nee, bei mir sind so die rotäugigen jungen Männer, die die Nacht durchstudiert haben. Genau, die halt so dann auch mit menschlichen Problemen zu dir kommen. Die auch mit menschlichen Problemen zu mir kommen. Und das hat mich ja voll getroffen, dass du neulich gesagt hast, dass ich mich angehört habe wie Fliege. Ja, wenn der Ernst, ich mag dich ja, wenn der Ernst wirst in den Sendungen, ich finde das ja gut, aber wenn du dann so, und könntest du jetzt, wenn das eine Farbe wäre, dieses Gefühl, welche Farbe hätte es? Das ist echt total Fliege, ey, tut mir leid. So, musst du das jetzt nochmal wiederholen? Das hat mir eben mal dazu gereicht, jetzt können wir nochmal, ey, das haben wir fett. Ja, supi. Voll lustig. Nee, aber anders kann man ja auch dann so bei ernsten Themen nicht reagieren, das ist ja auch schwierig. Macht ja echt keinen Vorwurf draus und mit Fliege ist natürlich überspitzt gesagt, Junge. Ja, sag mal, darf man im Radio zum Boykott aufrufen? Kommt drauf an, was man boykottieren soll. Mars? Ja. Darf man? Ja, also so Firmen, die es sowieso dicke haben, finde ich, kann man du schon mal bringen. Trotzdem krank warst, hast du jetzt in letzter Zeit nicht viel Fernsehen gekickt, ne? Nee, ich gucke ja sowieso sehr selten fern. Verzweiflungsnacht gehabt, da dachte ich, scheiß Tag heute wieder, gehst um 9 ins Bett. Und dann habe ich irgendwie früh um 5:30 meinen Fernseher ausgemacht. Bei mir geht's eher so, scheiß Tag, heute stehst du erst um 9 auf. Trotzdem, ich ja Fernsehen eigentlich verachte. Eigentlich nicht, aber irgendwie auch doch. Jedenfalls zeige ich, wie ein Bekloppter, also bleibt nur so ein schaler Geschmack im Mund zurück. Nee, und dann habe ich wieder mal hochinteressant Werbung gesehen. Und was ist mir da begegnet? Mars-Werbung? Kennst du die Mars-Werbung? Nee, aber du hast davon erzählt. Und ganz dann, schlimm, ja. Dann echt hier, singen sie ja nicht mal richtig, sondern singt so ein Idiot nach About a Girl. Voll gruselig. Das ist schlimm, ne? Super eklig. Und versucht so einen greinenden Unterton hinzukriegen, wie Cobain ihn wirklich hatte. Ja. Und also bei dem ist es dann bloß irgendwie jämmerlich. Jetzt müsst ihr gleich... Ach, das ist so ein toller Song, oder? Und das ist bei Mars? Ja, bei Mars. Da kann man da kann man schon boykottieren. Oh, wobei das schwierig ist, ne? Weil Mars ist das Nestle oder weiß ich. Da kannst du ja dann... Ich meine, die meinen ja nicht nur Mars. Warte, meinst du, da muss man gleich irgendwie ganze Regale Dings boykottieren? Denke ich schon. Das singt einer nach in der Werbung für Mars. Singt einer nach voll jämmerlich? Bäh. Der ist, ich habe mir jetzt erst die Story erzählen lassen, weil ich war gleich so wütend, also voll hoch, Blutdruck, die Stirnader geschwollen. Ja. Und ich habe echt überlegt, jetzt trete ich hier den Fernseher ein. Hast du dann bei Mars angerufen? Habe ich dann aber. Nee, die haben keine Telefonnummer eingebildet. Ne, kann man da mal machen? Naja, man kriegt doch raus, wer die Herstellerfirma ist, und dann lässt man sich mit der Pressestelle verbinden. Du bist ja Journalist. Ach, also zumindest kannst du dich als einer ausgeben. Ja, aber ich könnte da jetzt irgendwie schwer sachlich mit denen reden. Ich könnte sagen, ihr Idioten, ihr müsst doch irgendwie totale Macke haben. Wo steht denn euer Haus? Wo kann man es anzünden? Nee, du kannst zum Beispiel, könntest ja, wenn du jetzt wirklich Journalist bist, würdest du ein Interview mit dem Verantwortlichen machen und ihn mal fragen, was er sich dabei gedacht hat. Und dann kommt garantiert so ein Statement wie, ja, der Kurt Cobain, der war ja auch für viele Jugendliche ein Idol, und da dachte sich Mars als Marke, die ja auch für Jugendliche ist. Und wir wissen ja auch, dass er ein Leckermaul war, und insofern passt es ja auch gut zusammen. Ja, und man kriegt, von Mars kriegt man Löcher in Zähne, und der hat ja nur ein Loch im Kopf, und irgendwie so eine Bezüge werden dann dahergestellt. Ja, und wenn er einen Riegel in der Hand gehabt hätte, dann wäre das vielleicht alles nicht passiert, und würde er heute noch singen und so. Dass ich den gegen die Stirn geschlagen hätte, wäre nicht so schlimm gewesen. In den Mund. Gruselig, man darf kein Mars mehr essen. Lauter erregte junge Menschen rufen jetzt hier an. Das ist doch auch schön. Hör mal, was die wollen. Wollen wir mal fragen, was die wollen? Hm? Hallo, junge Menschen, was wollten ihr? Hallo, ich bin ein junger Mensch. Ja, schön, das dachte ich mir. Ja. Und warum willst du Mars boykottieren? Nur weil du dieses blöde Lied da verhunzbüdelt hast? Ja, weil das völlig pietätlos ist. Unanständig, widerlich, ekelerregend. Findest du nicht? Naja, okay, das Original hörte sich eben... Nein, nur, machst du dir da über so eine Sachen keine Gedanken? Ehrlich gesagt nicht so viele. Siehst du, genau das ist das Problem der Welt, in der wir leben. Ja. Wie alt bist denn du? 15. Naja, mit 15 geht das ja auch noch, aber da sollte spätestens, finde ich, mit 15 sollte ihr Gedanken machen, einsetzen. Ja. Ja, hör mal weiter. Mit diesem Rat würde ich dich jetzt in den Rest deines Lebens entlassen. Nein. Doch. Nein, da möchte ich aber nur meine tote Oma grüßen. Ah. Ja, grüß deine tote Oma. Ja, haben wir also nicht nur, nicht nur, dass er nicht nachdenkt, sondern nur eine Macke, oder? Ist doch peinlich. Hallo? Hallo? Er dachte sich, naja, besser. Hallo, besser junger Mensch. Guten Tag. Tag, wer bist denn du? Ich bin der Mario aus Prenzlberg. Das ist nicht About the Girl. Das ist ein anderer Song. Das ist ein anderer Song? Welcher Song ist denn das? Ja, hier, Where Did You Sleep Last Night ist das. Ach so, ich hab's ja noch nicht gehört. Ach, Where Did You Sleep Last Night ist ja auch, hat er ja bloß gecovert, war das ist doch von, ach, dann war das doch Where Did You Sleep Last Night. Ich war völlig gleich voll aufgeregt. Ja, dann, Moment, ich hab's ja noch nicht im Original gehört, jetzt erzählst du mir natürlich hier Blödsinn. Nein, der hat aber echt Cobain kopiert. Naja, okay, trotzdem covert er dann einen anderen Song. Genau. Von dem ist denn der im Original? Lead Belly oder so was. Ja. Ist wahr? Ja, so eine alte Blues-Nummer. Ne, das macht es nicht besser. Nee, das macht es nicht wirklich besser. Nein, und er covert covert wirklich Cobain. Also das ist irgendwie ein Cobain-Image. Das ist außerdem ist das sowieso eine Krankheit. Es ist sowieso eine Krankheit. Du kannst zum Beispiel alte Songs, die eigentlich gut sind, wenn die in der Werbung gelaufen sind, kann man die nicht mehr hören. Das ist einfach scheiße, weil du hast andauernd diese scheiß Werbung im Kopf dazu. Und wobei Mamas und Papas funktionieren, finde ich immer noch. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde das ist sowieso eine Krankheit. Und also, aber Clash war doch auch, war Clash, haben sie doch vor so 3-4 Jahren irgendwie Jeans-Werbung immer mit dem. Dann rennen auf einmal Leute los und kaufen den Song. Ja. Ja. Der irgendwie, ach, ist doch schlimm. Hallo Anrufer, sagst du nochmal deinen Namen? Ja, Mario, immer noch. Mario, was hast du denn da gedacht, als du gehört hast? Du bist doch älter, du hast schon mal nachgedacht, oder? Ja, schon mal, ja. Ich dachte auch erst im ersten Moment, ja, aber im Prinzip ist es halt nicht, ne? Nee, das ist ja die abgefeimte Strategie. Die haben wahrscheinlich so einen Nirvana-Song nicht gekriegt. Der ist ja auch erst bekannt geworden durch Kurt Cobain. Ja. Das ist in den letzten Jahren. Und haben dann einen quasi Nirvana-Song. Das ist so, wie wenn man Hey Joe nehmen würde, weil der auch nicht von Jimmy ist. Schon irgendwie spezifiziert auf die Nirvana-Fans, kann man sagen. Ne? War, oder? Jo, na, ich dachte auch im ersten Augenblick, dachte ich auch dran. Mhm. Ja, das ist doch so ein Would-Be-Kurt Cobain. Ich weiß auch noch, Wannabe. Was ich sagen. Wannabe? Ja. Heißt das nicht Would-Be? Nee, Wannabe, weil er ja will, aber eben nicht ist. Na, und Would-Be wäre gern? Nee, wäre. Nicht gern. Naja, wäre, aber in Klammern gern. Would in Klammern gern be. Das na, Wannabe heißen die Conteste immer, oder? Keine Ahnung. Nee, die heißen Would-Be-Contest. Mario? Das ist mir jetzt auch so intellektuell. Mario, wolltest du noch was sagen? Nicht wirklich, wenn nicht, vielleicht rufe ich nochmal an. Ich weiß das Thema noch nicht. Ey, kann ich ja schon mal kurz verraten. Stolz lautet das Thema heute. Stolz. Und es wäre natürlich toll, wenn auch halbwegs präparierte Anrufer dabei sind. So, und ich habe jetzt was angerufen wegen, weil du sagtest, die About a Girl. Siehst du, richtig. Ja. Where Did You Sleep Last Night? Ja, ja. Ja, gleich richtig stellen. Ja, ach. Jo. Ja, aber abgefeimte Strategie der Mars-Werbeindustrie wieder. Das auf jeden Fall. Ja. Weißt du, was die Herstellerfirma von Mars ist? Achso, ich jetzt? Ja, ja, ja. Hallo. Ach, das fragt den Kollegen Kuttner nochmal. Nee. Nee. Sagt ihm, warte mal, weiß ich nicht. Nee. Also ist jetzt keine, du kannst jetzt nichts gewinnen, sondern ist... Ach so, schade, na dann erst recht nicht, nee, weiß ich nicht. Ist auch seltsam, wie man einen Schokoriegel nach dem Kriegsgott benennen kann. Naja, na, was heißt, naja, pfff. Ja, wonach Schokoriegel nun mal benannt werden, werden ja auch, ich meine, die haben ja Milky Way, ist garantiert auch von denen, die haben halt so, die gehen so in die Gestirne halt. Jedenfalls wäre der Herr Cobain bestimmt nicht stolz. Stimmt. Nee, glaube ich auch nicht. Nee, wäre er nicht. Sag mal, eine klasse Überwechsel zum Thema Stolz. Siehst du? Ja, nee, fiel mir aber auch gerade ein, das hat auch mit Stolz zu tun. Was hat mit Stolz zu tun? Werbung machen? Nicht Werbung? Werbung nicht machen? Nee, Werbung machen hat sicher mit Stolz zu tun, insofern, als dass man da Stolz oder Pietät oder so natürlich völlig aufgibt. Deswegen ist ja dieser Zitronensong, hast du den mit übrigens? Ich wollte den nochmal spielen. Nee, ich habe ihn nicht mehr gehört. Aber der Zitronensong ist ja deswegen auch so genial, weil die beiden sich unterhalten und er sagt dann, er ist irgendwie in der Werbung und der andere sagt dann, ja, ich liebe Menschen und so. Weil das Komische ist ja, dass die Leute in die Werbung gehen, weil sie dann mit so viel Menschen Kontakt haben. Eigentlich ist ihr Job aber, Menschen zu belügen. Hm. Also ich finde Werbung auch durchaus interessant und spannend und das kann auch Spaß machen und ist sicher ein Kulturgut auch geworden inzwischen. Aber eigentlich, wenn du Werbung machst, dann ist dein Job, den Leuten irgendwas zu verdrehen. Also irgendwas zu verdrehen, um den Leuten irgendwas zu verkaufen, von dem du selber nicht überzeugt bist. Mario, hast du so Widerstandsstrategien gegen die Werbung? Oh, ich habe jetzt gar nicht groß hingehört. Werbung, ne? Umschalten halt, ne? So. Umschalten. Jo. Es gibt ja auch tolle Werbung, also es gibt ja auch witzige Werbung, aber ach, ich weiß nicht. Ja, gute Frage jetzt. Was fällt mir jetzt gerade ein? Ich finde zum Beispiel diese eine Werbung... Marlboro, wa? Marlboro Abenteuerteam. Super. Super geil. Ja, wir sitzen nass im Schlauchboot. Toll. Nee, mir fallen schon ein paar witzige Werbungen ein. Also. Aber ich will da jetzt gar nicht Werbung machen. Ich habe auch so eine klasse Überleitung jetzt geliefert, eigentlich zum Thema Stolz. Stimmt. Doch einfach mal. Mario, ja. Danke ich dir erstmal. Ja, gleichfalls. Ja? Tschüss. Tschö. Mann, oh Mann, haben wir uns jetzt... Ich habe dir wieder ein Geschenk mitgebracht, Johnny. Schön. Bei Black... Ey, toll. Vor allen Dingen, das sollte 5,95 kosten. 4,95 kosten. Und du hast runtergehandelt. Hast du schon mal an der Tankstelle gehandelt? Ey, du kannst dir sofort vorstellen. Und die sofort mal. Richtig Bazar-Atmosphäre. 2,95 habe ich für bezahlt. Ja, ist ja auch, also, das, ja, das war insofern ein bisschen noch über dem Wert von der Roy Black Platte, aber. Da war kein Preisaufkleber drauf. Und dann sagte der 5,95. Hab gesagt, 4,95. Hab gesagt, kann doch nicht sein. Das bisschen 4,95. Außerdem will ich's ja nur verschenken. hat er gesagt, doch, 4,95. Hat gesagt, sie kostet 2,95. Wetten? Und das hat ihn überzeugt. Dieses Wetten. Damit hat ihn verunsichert. Ja. Ja. Und hab dann gleich auch wieder hinter dreien meinen Plastetütenbonus gehabt. Hab eine Plastetüte gekriegt für meine Schachtel Streichhölzer, die ich da gekauft habe. Kick mal, das war toll. Das ist nämlich so ein Autogeruchserzeuger. Oh. Ja. Aber nicht so ein hässliches Tannebäumchen, was man sich hinhängt und was dann, so, sagen wir mal, ja, tropische Inseldüfte verbreitet, sondern das ist so ein Granulat, was man in den Aschenbecher streut. Ey, das ist doch total umweltschädlich. Wenn es im Auto riecht, ist umweltschädlich. Wenn es nicht mehr riecht, ist toll. Ja. Das ist biologisch auch abbaubar. Das ist garantiert finsterste... Können wir aufmachen? Oh, ist mal zugeklebt, damit man vorher nicht reinguckt und daran riecht. Sag mal, war das bei euch früher immer ach, so ist das üblich, für mich? Dass ihr euch so Geschenke da rumblockiert? Also wenn es so eine... Ich muss... danke. Danke, ja? Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto schenken würde, da würdest du wahrscheinlich nicht sagen, na, das ist doch aber total umweltfeindlich. Kommt drauf an, würdest du hier mit einem Diener rausmarschieren und sagen... Mir ist mein Auspuff gestern abgefallen. Siehst du? Oder wenn ich dir einen neuen Auspuff schenken würde. Na, wobei, der ist ja dann weniger umweltfeindlich. Lavendel. Ach, Lavendel? Nee, danke, ist schön. Ja, steht drauf. Nee, probier das mal aus. Lavender. Nee, das kann ich nicht ausprobieren, das ist bestimmt... Doch, probier das doch mal aus. Da steht nicht mal nur irgendwo drauf, ich wollte, drauf, mal, ich wollte einfach mal rauskriegen, ob das gut ist. Ich wollte da selber nicht ausprobieren. Meine, ich hab dir doch erzählt, ich hab doch immer so den Plüschwürfel gesucht für mein Auto, ne? Ja. Also so die klassischen Plüschwürfel, die halt in Autos hängen, natürlich eigentlich in anderen Autos als in meinem. Aber dann auch wieder in meinem. Liebe junge Menschen draußen an den Radiogeräten, wir schauen jetzt wieder mal tief ins Herz eines erfolgreichen Radiomoderators. Was bewegt so eine Menschen? Ich hab Plüschwürfel. Nach Plüschwürfeln gesucht und hab die nirgends gefunden. Neu, ich bin hier an der Tanke und da sind irgendwo so kleine Würfel an Rückspiegel hängen und ich so, hey, gleich mitgenommen, ausgepackt und da riechen die. Weißt du, so ein Duftscheiß. Das ist doch eklig, sag doch. Voll eklig, ja. Das liegen die in meinem Handschuhfach, bis sie aufhören zu riechen. Na, das ist doch aber Granulat, ist doch besser. Nee, eben nicht, weil die bleibt, also bei den Würfeln bleibt es zumindest da drin, aber wenn ich staute nicht weil Granulat heißt, da drin, in meinen Aschenbecher. Das strömt da raus und verursacht dir Kopfschmerzen. Ja, und das verspricht doch gut. Außerdem, liest das mal vor, wie das auf Holländisch heißt. Warte mal, was ist denn hier holländisch? Warte mal, Deodorante in Granuli ist wahrscheinlich das eher italienisch. Ist, oh. Lufterfrischer Granular, das ist eher das deutsch. Das ist eher deutsch. Schlechtes Deutsch, aber okay. Granular Air Freshener. Das ist eher englisch. Könnte eher englisch sein. Desodorisant en Granulis. Das ist schlechtes Spanisch von mir. Ja. Ah, das ist jetzt, hier kommt's holländisch, pass auf. Ja, ich hab noch nicht so weit gelesen, Entschuldigung, du hast ja länger damit auseinandergesetzt. Ja, nicht, ich hab das überflogen und hab das sofort entdeckt. Korellige Luchtverfrisser. Das ist doch toll, oder? Das ist eine tolle Sprache, siehste? Keine Frage. Das gehört sofort in jeden Aschenbecher, in jeden deutschen Autoaschenbecher. Naja. Das ist ja, naja. Ach, nee. Und dann auch noch Lavendel. Wow. Naja, auf die Geschmackssorte hab ich jetzt nicht gekickt. Was wären dir lieber gewesen? Spargel? Ja. Ja. Oder. Mann, Johnny. Kurzschweiß. Vor allen Dingen, das packt man in Aschenbecher und die runterfallen. Da habe ich dich ja beneidet. Mal kicken, ob jetzt einer von denen hier weiß, was a Teen Spirit ist. Ich wusste das nämlich zum Beispiel auch nicht. Smells Like Teen Spirit. Ich wusste ja, einer der schon. Klassischen Songs. Ja? Wollen wir mal sehen hier? Hast du irgendwas zum Verlosen, Johnny, dass der was gewinnen könnte, wer wär's? Ja, hier so Granulat fürs Auto. Nee, der nimmt mir das, der nimmt mir das wieder. Hallo? Ich kann ja eine rausnehmen. Hallo, weißt du, was Teen Spirit ist? Das ist ein Song von Nirvana. Ja, das ist ein Song von Nirvana. Worauf bezieht sich das, Smells Like Teen Spirit? Oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass der absolut geil ist, der Song. Wie alt bist du? 15. Der Song ist geil. Könntest du das übersetzen, Teen Spirit? Stinkt wie... Schweiß von 15-Jährigen. Haha. Nee, naja, ist eine freie Übersetzung. Also nee, eine eingeengte Übersetzung. Eigentlich Teenager-Schweiß. Das gilt ja von 11 bis 19. Aber Teen Spirit weißt du nicht? Nö. Schade, dann hast du jetzt bei Johnny nichts gewonnen. Ich verlose dem seine Schätze hier, finde ich toll. Vielen Dank erstmal, hallo? Hallo? Hallo? Ja, weißt du, was Teen Spirit ist? Ja, weiß ich. Was ist ein Teen Spirit? Teen Spirit ist so ein Parfüm, so ein Teenie-Parfüm. Siehst du? Super. Und Deo. Ganzen Teenies sprühen sich damit meine. Irgendwann ist wohl Kurt mal irgendwann zu einer Probe gekommen. Und da meint irgendeiner seinen Kollegen, dass er doch mächtig nach diesem Teenie-Parfüm stinkt. Guck an, die Geschichte dazu kann haben sie zu Kurt gesagt? Naja, oder du, gehört. Ja, du riechst wie Teenager, wie Teen Spirit? Ja. Ach, wusste ich, Uni ist ja toll. Oh, da hat er aber gegrummelt, war? Da wurde aber, fuchtig, der Kurt. Nee, da wurde rot, Ludwig. Da wurde er rot. Und wie heißt denn du? Was? Wie heißt denn du? Thomas. Kannst gleich noch am Apparat bleiben, wir schreiben deine Adresse auf und du kriegst von mir eine von meinen Tüten hier. Mit Purity Auto heißt das. Okay. Diese Lavendel, Duft fürs Auto. Kann man auch möglicherweise auch versuchen, sich unter die Arme zu machen. Kann man bestimmt unter die Arme machen. Das ist ein ähnlicher Geruch wie im Aschenbecher wahrscheinlich. Ja, das ist wahrscheinlich eher vielleicht umweltfeindlich, aber nicht achselfeindlich eigentlich, oder? Sonst werdet ihr ausgewiesen. Steht da was von Achselfeindlichkeit drauf? Nee, steht auch nicht drauf, dass es umweltfeindlich ist. Ach, steht auch nicht drauf? Nee. Na, dann ist das auch nicht umweltfeindlich. Das müssen die doch aufschreiben. Ja, wie meine Oma, wenn das in der Zeitung steht, wir dann wird das schon stimmen. Wir leben in Deutschland mit scharfen Umweltschutzgesetzen. Ja, aber es ist ja aus Holland. Na und, aber fürs Auto. Ist doch nicht aus Holland, steht da bloß holländisch drauf. Was ist im Auto? Was ist mit dem Auto? Ja, das ist doch fürs Auto. Ja, aber, nee, made in Italy, hier. Siehste. Siehste? Aber das ist doch fürs Auto produziert und deshalb schon mal umweltfeindlich. Ja, eben. Also schon im Gedankengang. Naja, aber sollen die jetzt für Fahrräder machen oder was? Na, das wäre doch was, davon hätten auch alle was. Naja, macht da wenig Sinn, da sind doch keine Aschenbecher drauf drinne. Und außerdem riecht's im Fahrrad auch in der Regel nicht so schlecht. Ja. Vor 10 Minuten Fahrrad lang gefahren wäre. Wie bitte? Man würde doch riechen. Wenn er zum Beispiel Fahrrad lang fährt, dann riecht man das halt noch 10 Minuten später. Das ist ein ganz guter... Ach so. Das ist mir neulich auch... Ich ins Treppenhaus drin, da kommt mir eine Frau entgegen. Nee. Und dann riecht es noch 4 Stockwerke hoch. Das ist doch klasse. Ne? Also super, so eine richtig auratische Erscheinung. Die hatte das ganze Treppenhaus gefüllt, trotzdem sie dann schon weg war. Der Duft der Frau. Also wenn es ein gutes Parfum ist, ist das doch schön. Nee, das war kein gutes Parfum. Ja, dann ist es blöd. Das war eher so... 4711 mäßig. du, dann bleib mal du in der Leitung. Wie heißt du eigentlich? Thomas, immer noch Thomas. Richtig tolle Namenskontinuität bei dir. Bleibst du in der Leitung? Bleib ich. Ja, Johnny setzt sich draußen mit dir in Verbindung. Lässt dich deine Adresse auf. Wenn ich hier Musik spiele, meinst du? Ich verbummel das dann gleich wieder. Du kannst dir einen Zettel mehr geben, ich tue das in das Fach, wo die Gewinne drin liegen. Wo die Gewinne drin? Und denn? Ach so, und gut. Wird das von jemandem verschickt morgen. Oder willst du deine Adresse öffentlich sagen? Ist ja auch mal interessant. Vielleicht passiert was, vielleicht passiert nichts. Vielleicht melden sich junge Mädchen bei dir, die mit deiner Hilfe mal Johnny kennenlernen wollen. Die haben ja am 10 abgeschaltet. Die sagen dann, du sag mal, du kennst ihn doch. Die haben um 10 abgeschaltet? Quatsch. Die bleiben doch jetzt noch dran. Ne? Nee, bei die dir schalten bleiben ab, jetzt, wenn du abhaust. Ich könnte jetzt ganz gemein werden. Aber. Na, dann werd mal ganz gemein. Versuch dich mal, Johnny. Nein, ich mag dich doch. Das verstehen die Leute immer falsch, dass wir oft nur stänkern, ja, weil wir uns mögen. Also ich zumindest. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich auch. So, junger Mensch, du bleibst mal hier. Thomas, du bleibst mal in der Leitung. Mike. Muss ich hier? Du hast jetzt aber ein Namensgedächtnis bewiesen. Hold drücken. So, und steht hier voll aufs Ende zu, war, oder? Du, soll ich dich schon verabschieden? Du bist heute irgendwie richtig, du klebst hier richtig heute auf deinem. Na, ich warte mal drauf, dass du mich rausschmeißt. Nee, ich muss jetzt auch gehen, glaube ich. Ja, meinst du ehrlich? Ja, nee. Ja? Ja, meistens, also ich warte eigentlich immer drauf, dass du mich rausschmeißt. Oder dass ach so, du irgendwie. Dann würde ich dich nicht rausschmeißen. Naja. Nee, naja, ich gehe auch gleich. Gut. Aber ich habe ja wieder eine Musik für dich. Also Smells Teen Spirit, wissen wir jetzt, was das ist? Teen Spirit, wissen wir, was das ist? Ist ein Deo für junge Menschen. Wie könnte man das ins Deutsche übersetzen? Kennst du dich aus mit jungen Menschen Deos? Nee. Gibt's so junge Menschen Deos? Gibt's bestimmt. Was nehmen die Leute so zwischen 16 und 20, 15 und 19? 4711? Na, 4711 nicht. Wie heißen die denn alle, Mensch? OB ist was anderes, wa? Gibt's sowas auch als Deo? Nee. Letztens habe ich OB-Werbung gesehen. Und? Also Werbung für OBs, wo lauter so Mädchen in doch sehr knappen Hosen und Röcken rumfahren, was ja dann immer zeigen soll, dass man die Binde nicht sieht. Achso, OBs sind ja Tampons. Mhm. Dass man das nicht sieht, was natürlich auch ziemlich schwachsinnig ist. Aber die rollen da ist halt so rum. Extrem schwer zu sehen. Und die sagt dann, ja. Und die sagt dann den großartigen Satz, ich bin für OB, weil mit Binde nichts läuft. Ich meine, macht doch hinten und vorne keinen Sinn. Stimmt. Also dann sind doch Binden auch okay. Haben die sich ans Wortspiel verloren, die Werbefuzzis? Ja. Alter, voll versagt. Gut, Johnny, dann. Aber vielleicht auch Absicht. Dann verabschiede ich dich eher mit. Ja, vielleicht auch Absicht. Gibt ja wieder tolle Jägermeister-Werbung. Die macht mir auch wieder viel Spaß. Was ist da? Ach so, diese alte, so ja. Dämliche Sprüche irgendwie. Ich trinke Jägermeister, weil ich meinen Saunatermin verschwitzt habe. Da freut man sich dann drüber. Ja, oder ja. Weil der Bettenverkäufer mich reingelegt hat, hat mir auch gut gefallen. Wenn du noch mehr bekannt wärst, dann könntest du da stehen und sagen, ich trinke Jägermeister, weil ich beim Sprechfunk nichts zu sagen habe. Super! Ja, ist toll, ne? Ja. Dürfte man so eine Werbung machen? Oder hast du schon mal Angebote gehabt, Werbung zu machen? mit der Band leider haben sie so einen Song von uns missbraucht, auch für eine Werbung. Wofür? Hier Wüstenrot, da waren wir auch ganz böse. Ach, Wüstenrot, Tag mit Plan Schlimm, B? Ne? Ja. Das ist ja super. Super ätzend. Ja, haben mich sehr viel geschämt. Am Anfang so dieser Fuchs oder was? Da war doch, die haben nee, doch das so ist immer so, da Fuchs war so ein Skateboardfahrer, ja. Also so ein junger Mensch, der so rumgefahren ist. Mhm. Und ich wusste das vor allen Dingen nicht. Und dann haben mir lauter Leute geschrieben, also der Band geschrieben, haben gesagt, seid ihr doof und was macht denn da? Und wir so, keine Ahnung von nix. Und dann saß ich irgendwann im Kino und da läuft dann tatsächlich dieser von uns aufgenommene Song zu einer Wüstenrot. Oder warst du aber froh, dass dunkel war im Kino, oder? Da war ich sehr froh, dass dunkel war und vor allem, dass wir nicht da drin vorkommen. Also es ist richtig peinlich. Ja. Das ist hart. Und vor allen Dingen haben wir gedacht, na gut, dann wären wir wenigstens reich, aber nix da. Und nicht mal reich geworden? Nee. Oh, na, das ist ja dann aber voll Mist. Allerdings. Also wenn schon verkaufen, dann doch für Geld. Ja, aber wenn wir jetzt hier so sprechen, dann machen wir schon ein bisschen den Eindruck, als ob wir uns der Werbeindustrie doch andienen wollten, wa? Nö, nicht. Vielleicht hört jetzt ein bisschen Werbeindustrie zu. Es gibt Produkte, für die würde ich Werbung machen. Ja, liebe Werbeindustrie, 7481110, hier bin ich zu erreichen in Potsdam mit der Vorwahl 0331. Ich muss jetzt aber erstmal ich muss erstmal meinen Kollegen Johnny hier verabschieden. Johnny, ich habe dir heute einen großartigen Song gewidmet. Denkst eines Mannes, der vor fünf Jahren in anderthalb Stunden, ja, Thomas muss ich dann irgendwie abfertigen, der muss jetzt in der Leitung bleiben, schließlich will er was gewinnen. Es ist aber jetzt unfair, dass du jetzt Roy Black spielst und ich dann nichts Stunden mehr kommentieren vor kann. Vor fünf Jahren gestorben ist, was mich heute immer noch betroffen macht. Ey, wir sterben alle mal. Du wirst sehen, Schlager, Johnny. Jetzt kommt ein wichtiger Satz von mir, ein wichtiger oberlehrerartiger Satz von mir, von oben herunter gesprochen. Schlager sind ein Reservoir wirklicher Gefühle. Und das wirst du jetzt hören. Der Song, ach so, ich muss ja erstmal einen richtigen Song einlegen, sonst hätte ich beinahe wieder einen falschen Song gehabt, du. Ah, zack. Was ist denn jetzt hier los? Hier spinnt doch was. Ach, na, da liegt ja noch die Nirvana-Platte drin. Das hat er ja gegeben. Ja, schön verkackt, ja. Jetzt ist meine Räuberplatte weg. Ich wär verrückt. Supi. Nee, da ist er. Ach, scheiße. Ist doch da. So, ach, scheiße. Verdammt. Hey, Roy Black. Also ich meine, ich muss ja zu ihm, der allergrößte Schlager ist natürlich Jans in Weiß. Das ist ein wirkliches Schmuckstück. Nein, also wenn überhaupt ein Schlager, dann doch Marmorstein und Eisen bricht. Aber doch nicht ganz. Ach, na ja. Ach, jo. Ach, na nur, na ja, weil der auch so eine Art Kinderschänder ist, ja, oder? Dings da? Von dem gibt's da so tolle Geschichten, den haben sie mal festgenommen, weil er mit einer Luftdruckpistole auf eine Kirchenglocke geschossen hat. Nee, auf Tauben, denke ich. Bing, bing, auf eine Kirchenglocke. Das fand ich geil. Und dann stürmen die Bullen seine Bude und dann steht er nackt da. Ja, sowas macht jemand sympathisch. Ja, finde ich auch. Ob sie ihm irgendwann übergeworfen haben oder gleich so mitgenommen. Ja, aber nehmen wir abgesehen davon. Also ich weiß ja über Roy Blacks Privatleben nicht. Vielleicht hat er auch ab und zu nackt am Fenster gestanden und auf Kirchenglocken geschossen. Das würde ihn mir nicht sympathischer machen. Roy Black ist eklig. Roy Black hat als Rock'n'Roller angefangen und wurde dann dann in die Schlagerindustrie knie gezwungen. Ja, wurde gezwungen, ganz in Weiß zu singen. Nee, Roy Black ist eklig. Stimmt überhaupt gar nicht. Doch. Der singt Sachen, die wirklich, da werden wirkliche Sachen verhandelt. Im folgenden Song zum Beispiel. Wer hat den Song geschrieben? Den könnte ich im Grunde hier singen. Muss ich mal kicken. Ja, Jans in Weiß, willst du jetzt wissen? Nee, was du spielst. Was ich jetzt spiele, hat De Angelis, Duncan, Smith and Orloff. Oder Orloff ist wahrscheinlich der Verlag. Orloff ist der Verlag. De Angelis oder Angelis, Duken, Smith mit TH. Mhm. Ey, das geht doch gleich voll drin, oder? Total. Das trifft doch in die Herzspitze. Mhm. Schon die ersten Töne. Ich fang schon gerade. Oder ist es was Lustiges? Ey, der meint dich, Johnny. Heute Nacht bei mir, geh noch nicht fort aus meinem Leben. Hey Johnny, das bin ich quasi für dich. Bleib noch etwas hier. Ich weiß nicht, ob er es ernst meint, aber man kann es ernst meinen, was er da singt. Natürlich, kann man bei allen Schlagern, deswegen sind die ja so erfolgreich. Kann man nicht bei allen Schlagern. Aber vielen. Es wird von wenigen, wird es eingelöst durch die Persönlichkeit und durch die Stimme. Und Roy Black ist ein Einlöser. Tschüss, Johnny. Lass uns hier ein bisschen dunkel machen und eng tanzen. Zu welchem Song hast du zum ersten Mal eng getanzt? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß noch. Bei mir war es gut. Ich kann mich noch dran erinnern. Sag mal, du hast jetzt hier den Ehrgeiz, meinen Roy Black-Lied zu zerstören, ja? Ein bisschen, ja. Denk mal nach. Welcher Song? Ey, das ist auch wichtig. Der wird hier nochmal gespielt. Ich muss kannst du ja machen, dann bin ich ja schon weg. Nach Nachrichten nochmal? Mann, kann ich gar nicht. Mann, jetzt überleg doch mal. Ja, ich überlege. Hat sich mir nicht eingeprägt. Ich weiß nicht mal, mit wem ich zum ersten Mal eingetanzt habe. Oh, mit wem? Da müsst ihr jetzt auch ein bisschen... doch, ich weiß. Doch. Ja? Und du standst, also du da als wandelndes Musiklexikon, den Song eingeprägt und die Frau vergessen. Wer war denn das? Wie heißt die? Was? Wie heißt denn die mit der? Sag ich jetzt nicht. Du kannst ungefähr sagen, wie die heißt. Stell mal vor, die sitzt am Radio und nee. Dann schämt sie sich. Oder sagt irgendwie, stimmt gar nicht und ruft dir an oder so. Na, du kannst doch ein bisschen seriöser sagen. Nee, ich weiß schon. Du kannst doch sagen, Frau Radke. Frau Radke. Hatten wir eine Radke in der Klasse? Nee, ich glaube nicht. Nee, aber es war, weil du gerade fragst, es war Rod Stewart. Rod Stewart? Ja, I Am Sailing. Das ist schlimm, ne? Aber immerhin. Erstmal so Frauen anfassen, war schon gut. Meinetwegen. Tschüss, Johnny. Ja, jetzt spiel nochmal Roy Black und ich gehe dann. Tschüss, Johnny. Ciao, viel Spaß. Komm gut nach Hause mit meiner Musik hier. Heute Nacht bei mir, geh noch nicht fort aus meinem Leben. Bleib noch etwas hier, es könnte vielleicht ein neuer Anfang sein. Bleib heute Nacht bei mir, nur auf ein Wort. Lass uns noch reden. Bleib noch etwas hier, dann sind wir beide nicht allein. Und der Wein, der reicht ganz sicher auch für dich. Komm, ich lade dich ein, setz dich an diesen Tisch, denn es könnte sein, dass du genau dasselbe brauchst wie ich, dass du spürst, ich bin da für dich. Bleib heute Nacht bei mir, wenn niemand sonst dich noch erwartet. Bleib noch etwas hier und fühl dich einfach wie zu Hause. Und der Wein, der reicht ganz sicher auch für dich. Komm, ich lade dich ein, setz dich an diesen Tisch, denn es könnte sein, dass du genau dasselbe brauchst wie ich, dass du spürst, ich bin da für dich. Bleib heute Nacht bei mir, ich finde es gut, dass wir uns trafen. Bleib noch etwas hier und hilf mir durch die lange Dunkelheit. Die Aufmerksamen unter den Hörern werden sicher gemerkt haben, dass das nicht nur ein Lied von mir an Johnny war, sondern dass das wahrscheinlich, also hoffe ich jedenfalls oder bete ich drum, dass das euer Lied auch an mich war und dass das natürlich auch gleich mein Lied an euch war. Ja, das ist ein Schlager, der ist extrem im Grunde dicht und komplex von der Kommunikationsstruktur hin und her, gilt von jedem für jeden. Man muss ihn nur spielen und da braucht man dazu bedarf es eines gewissen Mutes, den ich aber aufgebracht habe. Und jetzt ist es 22:33 Uhr, ist genau die richtige Zeit für Gerald Kötter-Heinrich, seine Nachrichten hier zu verlesen. Gerald, wie findest du Roy Black eigentlich? Da kriegst du auch gleich Ausschlag, oder? Warum? Frag ich nur. Ja, weil Johnny mich ja irgendwie, also... Ich konnte jetzt leider nicht ganz genau auf das Lied achten, aber so, wie es an mir vorbeigeraucht ist, Grunde, hört sich das schön an. Ja? Ja. Weil der Johnny ist voll geneigt, da sein Heavy-Metal-Lederarmband mit so, weißt du, wo so eine Stacheln drauf sind, wie heißt denn sowas? So ein schwarzes mit so silbernen Pickeln, mir zack über die Birne zu hauen, ja, nur ja, weil ich Roy Black spiele. Ah ja, das sind die Punker, kein Grund dafür, Johnny eben. Info. Aufruf. Der Flüchtlingsrat hat heute Brandenburgs Innenminister Ziel gebeten, sich für die Zusammenführung einer durch Abschiebung getrennten Familie einzusetzen. Die Ehefrau wurde mit ihren Kindern nach Rumänien ausgewiesen. Ihr Mann, ein Algerier, sitzt in Abschiebehaft. Friedensappell. Israels Präsident Weizmann und PLO-Chef Arafat riefen heute gemeinsam zur Fortsetzung des Friedensprozesses in Nahost auf. Sie waren sich einig, dass sich die jüngsten blutigen Auseinandersetzungen nicht wiederholen dürfen. Unfallbilanz. In der ersten Oktoberwoche hat es im Bereich des Potsdamer Polizeipräsidiums 11 Tote bei Verkehrsunfällen gegeben. Das ist weit mehr als im gesamten Vormonat. Die meisten Getöteten waren im Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Vertagt. Die Einführung von Mindestlöhnen auf deutschen Baustellen ist weiter offen. Der Tarifausschuss beim Bundesarbeitsministerium verschob heute eine Entscheidung darüber auf den 25. Oktober. Urteil. Deutschland muss mehreren Pauschalreisenden Schadenersatz leisten, deren Reisegesellschaften in Konkurs gingen. Eine entsprechende Entscheidung fällte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Und jetzt bitte ich um haben den wir Sport. Sport, ja, Sport haben wir. Sport. Eishockey. In der Qualifikationsrunde der Eishockey-Europa-Liga verloren die Berlin Capitals beim finnischen Vizemeister TPS Turku mit 2:4. Wetter. Wetter. Wetter, nachts bewölkt, 11 bis 8 Grad, morgen dann wolkig und niederschlagsfrei bis 17 Grad. Sag mal, das reicht doch, wenn ich vorher schon Wetter sage, dann kommt der Jingle Wetter und dann sagst du nochmal Wetter. Das ist völlig redundant, die Nachrichten, da hört bald keiner mehr zu. Und jetzt? Warum ist das denn Verkehr? So? Verkehr. Der Verkehr, keine mehr. Läuft gut. Super. Dreimal angekündigt und dann nicht mal Meldung. Ist nix. Das war ein Fritz, jetzt, Mensch, jetzt muss ich, wo wird's denn hier leiser? Ein Fritz Kurzinfo mit Gerald Kötter-Heinrich. Und jetzt finde ich hier diese komische Promo, der Teil hier nicht. Irgendwie soll Werbung gemacht werden für Cure. Kannst du da irgendwas sagen? Kannst du live so einen Werbejingle machen? The Cure, mach mal. The Cure, die Heilung, das ist nicht einfach nur ein Konzert. Das ist eine Mannschaft, die schon seit Jahren immer ganz besondere Sachen fabriziert. Auch wenn der Typ mit seinen Haaren immer noch ein bisschen daneben ist. Aber auf jeden Fall, Fritz hat das sich irgendwie zum Ziel gemacht, jetzt diesen Promo vielleicht doch nochmal abzudrücken. Also, ich finde ihn hier überhaupt gar nicht. Aber da sieht man mal, wie Werbedinger da zustande kommen und dass sie doch aufwendig produziert sind. So würde sich jetzt normal anhören. Wenn da jetzt einfach einer stände, wie sagen wir mal, irgendein Gerald Kötter-Heinrich stände da und würde versuchen, Werbung für Cure zu machen. Da ist doch ein interessanter Unterschied. Ich fand's nicht sonderlich ergiebig, ja? Doch, fand ich gut. Ah ja. Hat mir gut gefallen. Ja. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Naja, ich versuche jetzt hier irgendwo den Scheiß. Oh, du, ey, Radio ist so anstrengend. Da kannst du bei mir eine Menge lernen, Gerald. Ja? Ja. Zum Beispiel, wie anstrengend Radio sein kann. Andere machen doch immer so den Eindruck eher, als ob sie so aus dem Ärmel schütteln und so hin, oder? Und dahinter, da verbirgt sich hinter dem Lächeln im Gesicht zum Beispiel eines Volker Wiebrecht oder wie immer die Kollegen alle heißen, ja, da verstecken sich doch hohe Konzentrationen. Das glaube ich ganz bestimmt, ja? Weil wenn Radio nicht so anstrengend wäre, wäre ich öfter hier. Und bei mir versteckt sich mein Lächeln in die Sicht drinne und die hohe Konzentration ist draußen. Vielen Dank, Gerald. Mhm. Werbung kann man machen für Cure, mehr kann man hier nicht verlangen. Wenn jetzt irgendwelche Chefs zuhören, ist mir auch egal. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, heute klappt nix. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hi, Abend, liebe junge Menschen. Das Sprechfunk ist, wurde eben gesagt, die Telefonnummer hier ist 74 81 110. Unklar ist nur noch, wollen wir eher melancholisch anfangen oder wollen wir eher mäßig zynisch anfangen? Hallo? Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Ja, wer bist denn du? Ich bin Markus. Markus, du kannst jetzt entscheiden, ob wir eher melancholisch in die Sendung einsteigen oder eher mäßig zynisch. Gemäßig zynisch? Ja. Ja? Na dann, aber ich wollte eigentlich melancholisch einsteigen. Na dann fangen wir immer erstmal gemäßig zynisch rein, dann sage ich nochmal Namen und dann der melancholische Einstieg. Einverstanden? Ja, warte. Einen Moment. Das war jetzt nicht sonderlich gemäßig. Zynisch wart, aber nicht gemäßigt. Namen, hier ist der Sprechfunk. Kinder ist auch prima Material, war es anders, deutlich anders als, sagen wir mal, Roy Black, aber auch großartig. Ist Mutter von der neuen Platte Nationali. Mutter. Die Hand, die Schläge. Mutter. Eine tolle Platte, durchaus nicht unmelancholisch, aber eine Melancholie, in der sich gewissermaßen die Grimasse der Anstrengung ablesen lässt. Mutter, Mutter, Mutter, jetzt der melancholische Anfang. Namen. Ach nee, ich sag danach Namen. Spiele erstmal den Dings hier und dann sag ich Namen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, das wegmachen, die restlichen 2,5 Stunden sowieso. Namend. Großartige, anhimmelnswerte Sophie Reuss war das. Und das hat mich, ja, das fand ich ganz witzig, die in irgendwelchen dritte Oktober deutsche Einheitsumfragen als Ostdeutsche firmierte. Das ist ein hartes Los, wenn man Schauspielerin an der Volksbühne ist, wird man gleich als Zoni abgestempelt. Dabei kommt sie aus Österreich, aber da macht's ja eigentlich wieder Sinn. Im Grunde war ja Österreich auch immer Ostblock, so wie, sagen wir, Finnland zum Beispiel. Finnlandisierung, die drohende Finnlandisierung der Welt. Sophie Reuss. Zack, zack. Das nur von so einer Demokassette hat jetzt ja keinen Sinn zu fragen, wo die tolle Musik gibt. Gibt's ja nicht. Gibt's jetzt hier nur in der Sendung. Sprechfunk, Musik für den Rekorder. 74 81 110 ist meine Telefonnummer in Potsdam. Das Thema heute lautet Stolz. Soll ich jetzt schon mal gleich los telefonieren? Im Grunde ist Zeit, oder? 10:45. Hallo, wer bist denn du da? Hallo. Schon wieder ein Autofahrer, hallo? Oder? Nee. Ein Funktelefon? Ja, hallo, hier will ein Energy-Hörer bekehrt werden. Ja, ich muss keinen Energy-Hörer bekehren. Nee, pass auf, nicht. Baby. Du musst dich einfach vor den Spiegel stellen, schau dir ins Gesicht, versuch, sagen wir mal, eine innere Karte, so eine Kartografie deiner inneren geistigen Verfassung zu machen. Ja? Dann kannst du das, und wenn das jetzt, sagen wir mal, relativ schmal ausfällt, ja, diese Karte, also eher so länglich, wie zum Beispiel, sagen wir mal, hast du einen Atlas? Ja. Ja, kannst du ihn mal ranholen? Nee, ich schaffe sie nicht wahrscheinlich, wer in sie wo er steht. Ja, Chile. Kennst du Chile? Das ist ein Land, extrem dünn, extrem lang. Ja? Und wenn das jetzt, sagen wir mal, Chile als Prototyp deiner, sagen wir mal, deiner inneren intellektuellen Konstitution wäre, ja? Also wenn man jetzt versucht, sagen wir mal, dein Geisteszustand grafisch darzustellen und das aussehen würde wie Chile, ja? Dann bleib ruhig, ja, dann spielst du, dann machst du, ja, dann mach Geräusche. Willst du noch Geräusche machen? Nee, aber wenn das so ist, dann bleib bei Energy oder je zu 100,6 RTL RS2, ja? Es gibt eine Menge Sender hier, die man hören kann. Ist, glaube ich, relativ klar, du bist ein klassischer Energy-Hörer. Jetzt hat er umgestellt. Wieder mal Erfolg gehabt. Namen, Thema lautet, wie gesagt, Stolz. Oh Mann, ey. Kinder, manchmal halt ja auch keine... wollt ihr euch nicht mal kurz unterhalten? Hallo, Tag, wer bist denn du da? Hallo. Wer bist denn du? Ist der Andreas. Tag, Andreas. Hast du ein Verhältnis zum Thema Stolz? Warte, ich muss erstmal umschalten. Ja. Ja, eigentlich schon. Ja? Oder Andreas, wärst du auch ein Jahr ein Radiomoderator? Hast du schon mal geträumt davon, sagen wir mal, so eine Telefonsendung zu machen? Ja, wäre kein Problem, ja, doch. Wäre kein Problem, meinst du? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, dich hier zu beweisen. Ich schalte einfach mal einen anderen Hörer zu und du bist der Moderator. Ja. Und ich lehne mich zurück und du kriegst natürlich kein Geld. Schwierig. Ohne Geld machst du das nicht? Doch, na klar, aber ich muss erstmal mir ein Konzept ausdenken, aber einfach mal spontan. Naja, kein Konzept. Das Thema lautet Stolz. Alles klar. Ja, und du musst jetzt aus deinem Gegenüber alles rauslocken, was mit dem Thema zusammenhängt. Aha. Ja, du musst die ungeahntesten Zusammenhänge in deinen Fragen entfalten. Oh, oh. Ja, und ihn wirklich richtig aus der Reserve locken. Bleib du erstmal drin, ja? Und jetzt versuche ich mal hier auf der anderen Leitung jemand. Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Uwe. Du bist der Uwe. Ja. Uwe, du kannst zu Stolz was sagen? Nö, nicht unbedingt. Nee, Uwe, dann ist es jetzt aber sinnlos, jetzt hier anzurufen. Ehrlich? Ja. Mann, ich bin so stolz, dass ich endlich mal im Radio bin. Ja, ach so, ja. Ansonsten hättest du wahrscheinlich, sagen wir mal, irgendein Kummertelefon angerufen, ja? Ach Quatsch, ich bin da hier nicht beim Seelsorger. Nee? Nö, dachte ich nicht. Ach so. Uwe? Ja. Du warst Uwe? Jo. Ja, ich habe ja nur beschlossen, heute jetzt mal faule Sau zu sein. Ja, meiner Unlust freien Lauf zu geben und dich von einem Hörer interviewen zu lassen. Toll. Ja, aber den du ernst nehmen musst. Der ist im Grunde, der ist die Autorität im Radio, ja? Du sprichst jetzt quasi, du bist selber im Radio, das ist toll, da bist du stolz drauf. Ja. Aber andererseits sprichst du, man hat ja so ein komisches Verhältnis dazu, wenn man Radio anmacht und dann lesen Leute zum Beispiel das Wetter vor, denkt man ja, da spricht doch wahrscheinlich Gott selbst, oder? Ja, nur ist ja nur gerade Wetter auch in einem Zusammenhang, über den man selber nicht so verfügt. Ja, ja, und wenn jemand kompetent über das Wetter reden kann, dann ist es Gott oder sagen wir wenigstens Petrus. Wenigstens Petrus, einfach. Wenigstens Petrus. Und jetzt wird dir wenigstens Petrus zugeschaltet und interviewt dich zum Thema Stolz. Okay. Hallo, sagst du mir deinen Namen nochmal? Ja, ist Andreas immer noch am Rohr. Andreas, du bist jetzt der begnadete Radiomoderator kurz vor Gott. Oh, oh. Ja, und du musst jetzt den Uwe interviewen zum Thema Stolz. Bin ja eigentlich so stolz, dass ich die Sache machen kann. Andreas, ich habe vor allen Dingen eine tolle, also jetzt lass ich mal hier ein bisschen mir ins Handwerkszeug schauen, eine tolle erste Frage für dich. Ja. Ja, dass du jetzt den Uwe fragst, ja, wie heißt du denn eigentlich? Und dann bist du sofort im Gespräch drin. Ja, das ist eine Strategie, der ich mich ja auch befleiße und die immer wieder funktioniert, wie ich festgestellt der habe. Der Uwe noch am Rohr, ja? Der Uwe ist noch dran. Ich schalte dir jetzt zu. Du drückst jetzt quasi das Knöpfchen. Fragst, hallo, wer bist denn du? Ja? Ja, du musst du fragen. Ach, sorry, bin ich jetzt durch? Ja, du bist... Wer bist du? Ja, ich bin der Uwe. Der hallo, Uwe, du bist sicherlich stolz, dass du jetzt endlich mal durchgekommen bist, oder? Ja, aber volles Ding, du. Ja, Mensch, nur so live im Radio zu hören, also ich bin ja selber überrascht, aber sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du zu dieser Zeit jetzt versuchst, hier noch online überhaupt reinzukommen in den Sender? Naja. Online sagt man im Radio. darf ich immer so Anmerkungen machen? Ja, bitte, klar. Gut. Um diese Zeit kann man eben nur einen Sender hören, wa? Ja, ja. Und du bist jetzt richtig stolz, dass du jetzt hier richtig durchgekommen bist. Ich nehme an, du wirst ja auch nicht allzu oft so eine Publicity haben, aber... Nach 1001 Versuchen hat es endlich mal geklappt. Die Uwe, jetzt mal eine persönliche Frage. Ja. Bist du wirklich auf irgendeine Sache mal so richtig stolz gewesen, oder? Ja. Naja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Naja, ganz spontan jetzt mal geantwortet. Ganz spontan antworten. Ja. Ja, vielleicht auf meinen Beruf oder so. Doch, ja? Ja, auf meine Familie, auf meine Kinder. Aha. Mhm. Du bist da recht zufrieden, also bist stolz mit dir, mit deiner jetzigen Lage. Mann, jetzt frag schon nach dem Beruf. Das verspricht doch interessant zu werden. Frag ihn nach dem Beruf. Also mich interessiert eigentlich dein Beruf. Mein Beruf? Ach ne, ja, ist nicht so besonders. Was? Du musst direkt zufragen, was für einen Beruf hast du denn? Erzähl mal. Fütterer. Was hast du denn? Ich bin Fischfütterer. Ach nee. Ja. Quatsch, jetzt verscheißert er dich. Da muss irgendwie ein Duplikat sein. Weil pass auf, Andreas. Ich kenne nur einen Fischfütterer und das ist Olle Mike Lehmann, der morgens um 7 und um 9 immer zu hören ist. Ja, der hat aber Konkurrenz, ganz starke. Ja? Ja. Da müsstest du eigentlich um die jetzige Zeit schon ein paar Pilsetten getrunken haben und hört sich eigentlich nicht an, ja? Nö, hört sich nicht so an, aber es kann ja noch passieren. Also du bist auch ein Fan von Mike Lehmann, ja? Auch, ja. Aber Nee, das ist nicht so überzeugend. Also Kinder, ihr müsstet Gespräch... Ihr müsstet Gespräch jetzt zuspitzen. Jetzt schalten jetzt schon einige ab. Ja? Ich bin kurz davor, ins Bett zu gehen. Oh. Ehrlich? Wieso? Ja. Na, ich weiß auch nicht. Das liegt an euch. Ja, pass mal auf. Kennt ihr das Aquarium im Potsdam Museum in der Breiten Straße? Ich kenn's nicht, nee. Ja, siehst du, das ist eine Bildungskette. Das darf man sich als Radiomoderator nie anmerken lassen. Da muss man sagen, ja, kenne ich, habe ich schon von dir gehört. Irgendwie stand doch neulich in der Märkischen Allgemeinen, kann man sagen. Das trifft dann meistens zu, irgendwann stand immer irgendwas in der Märkischen Allgemeinen. Ja, und da schwimmen eine ganze Menge Fische rum und die müssen kräftig erfüttert werden. Und das machen wir. Siehst du, Andreas, und jetzt musst du sagen, ach, und das machst du. Ja, und dann hast du Kompetenz bewiesen. Also ich bin völlig überrascht jetzt überhaupt, ich bin eigentlich stolz darauf, dass ich erstmal die Gelegenheit habe, hier so ein Gespräch zu führen. Aber im Moment habe ich da so ein bisschen den Faden verloren, ehrlich gesagt. Du merkst, dass es auf die Spitze zu kommen. Totale Anstrengung ist, ja, oder? Ja. Und du hast jetzt wahrscheinlich, ihr habt jetzt beide wahrscheinlich Verständnis dafür, dass ich versuche, mich hier zurückzuziehen und euch machen zu lassen. Ja? Aber der Anni muss als Moderator kannst dir vorstellen, noch viel lernen. Du kannst dir vorstellen, dass du richtig blöder im Kopf wirst, wenn du das Woche für Woche machen musst. Ja, aber ich nehme an, du hast in der Zeit ja Zeit gefunden, um den Drücker zu finden für diesen Secure-Logo-Jingle. Ach nee, überhaupt nicht auf jeden. Ist mir egal. Eben wird eben keine Werbung für Cure gemacht. Ja, so unbekannt sind die ja nicht, dass man dafür so viel Werbung machen müsste. Ja, stimmt. Nee, Jürgen, aber ich bin also schon stolz auf mich, dass ich jetzt auch die Gelegenheit hatte, da so zu agieren, aber ich bin da doch sehr überrascht gewesen, hatte da eigentlich nicht so die richtige Konzeption und ja, habe ich auch nicht. Es aber ist dann sehr, sehr schwer, da irgendwo eine Linie zu finden. Ja, siehst du, das ist eben die Kunst, so ein bisschen heißes Wasser und ein bisschen braunes Pulver und dann wohlriechenden Kaffee draus zu machen, ja? Das ist nicht so leicht. Kühn. Okay, ich danke euch beiden. Ich danke dir. Ja? Okay. Alles klar. Tschüss. So, dann machen wir erstmal weiter. Das war jetzt quasi ein Einstieg. Thema lautet Stolz. Ihr könnt euch immer noch Gedanken dazu machen. Und ich spiele jetzt aber erstmal den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David und würde im Vorhinein noch versuchen, euch musikalisch anzuheizen, was Stolz betrifft. Ich habe nur eine Stolzmusik heute mitgebracht, aber darauf bin ich ganz stolz. Ist CCR Proud Mary, ja, die stolze Maria. Singen Sie, dann kommt der Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Und danach würde ich gerne ein bisschen vermooste Flöten. Dann merkt euch das jetzt mal im Vorhinein. Ich weiß mal, soll tolle Musik immer erst hinterher erklären oder sagen, wer das war, weil alle Leute erst, wenn sie Musik hören, sagen, ach, das ist aber toll. Wer war denn das eigentlich? Und dann hat das vorher angesagt und dann ärgert man sich, dass man es nicht mitgekriegt hat. Ich werde es im Nachhinein nochmal sagen, vermusste Flöten. Aber jetzt erstmal CCR Proud Mary und dann kommt der Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Ey, so geile Musik, CCR. Schade, würde ich gerne mal Johnny nachfragen, was der davon hält. Aber ich glaube, hat da keine Ahnung von. Kinder, ich verachte euch, ey. Gleich jetzt nur, weil ich ein bisschen Musik spiele und mal jetzt die nächsten 10 Minuten nicht telefoniert wird, legt ihr hier gleich auf, ja? Nur noch 4 Anrufer. Schämt euch, die jetzt aufgelegt haben. Man muss doch ein bisschen versuchen, Ausdauer zu haben, dran zu bleiben am Ball. Na, da schalten sich gleich 2 zu. Ach, ihr seid so süß, ey. Ich hab euch so lieb, alle. Der Dritte. Ach, Kinder. Mit was für netten Hörern bin ich hier gesegnet. Ihr seid so toll, ich spiele nachher nochmal Roy Black für euch und ich werde ganz in Weiß spielen, nur für euch. Ihr habt hier echt einen Sender, der hat seine Hörer lieb. Der Sender heißt Fritz und der Moderator heißt Jürgen Kutten. Und die Sendung heißt Sprechfunk. Und die Telefonnummer dieser Sendung heißt 74 81 110. X, Kinder. Ihr seid so toll. Ich hab ja nicht nur die Hörer lieb, ich hab ja auch Johnny lieb. Wollen wir Johnny mal grüßen? Wird er eigentlich nicht gegrüßt in der Sendung, aber der fährt jetzt gerade im Auto nach Hause und hört bestimmt zu. Hallo Hörer, wer bist denn du? Hallo? Ja, wer bist denn du? Gregor. Gregor, grüß doch mal Johnny und wünsch ihm eine schöne Heimfahrt und noch einen tollen Abend und sag ihm, dass er eine tolle Sendung gemacht hat. Johnny, tolle Sendung, gute Heimfahrt und guck auf die Straße. Super, danke schön. Johnny, danke, tschüss Gregor. Na, Na, ihr anderen Sender, wenn er jetzt zuhört, so tolle Hörer habt ihr nicht. So geile Moderatoren ja auch nicht. Singen die eigentlich, das heißt Proud Mary und die singen mal Rolling on the River. Ja, und ein Rätsel. Hallo Jürgen. Hallo. Bist du schon lange wach? Wann aufgestanden? Ja, wann? Na ja, vielleicht bin ich erst um 2:30 aufgestanden. Das ist aber spät, du. Susi ist um 14 Uhr aufgestanden. Das ist keine Entschuldigung. Wir müssen noch einkaufen. Wie immer. Und Zähneputzen davor oder danach? Jeder Zahnarzt wird dir sagen, dass Zähneputzen wichtig ist. Ja, so reden sie dahin. Die Ärzte stimmen natürlich Man nicht. Man muss was für seine Gesundheit tun. Erstmal ins Fitnessstudio. Nein, erst einkaufen. Oh Mann, es ist schon spät. Deine Großmutter wird morgen 83 und du kannst nicht zu ihrem Geburtstag fahren. Leg bitte nicht schon wieder ab, Jürgen. Wir müssen uns beeilen. Das ist doch so gemein. Aber es muss sein. Ist trotzdem gemein. Was sein muss, muss sein. Das ist terroristischer Alltag. Komm, lass uns gehen. Erstmal Getränke. Was trinken wir denn? Cola? Oder Wein oder Tee oder so. Nee, Cola wäre doch ein tolles Getränk. Kasten Cola wäre ein tolles Geschenk. Schau mal, ein riesiges Regal voller Pepsi-Cola und Coca-Cola. Ist das eigentlich gute Cola? Nee, nur Coca und Pepsi. Ja, schade, da müssen wir uns was anderes überlegen. Kaffee gibt's immer nur Jakobs. Aber Koffein ist sowieso schädlich, das sagt ja jeder Arzt. Oder 500 Gramm guten Tees? Von Tee bekomme ich immer Herzrasen. Egoist. Nein, das musst du akzeptieren. Aha. Damit muss man sich abfinden. Dann stecken wir das jetzt beide weg. Ja. Sie sind allein. Sie sind bettlägerig. Sie haben keinen Kontakt zur Außenwelt. Telefon können Sie sich nicht leisten. Keine Sorge. Zum Glück gibt's die Telekom. Denn auch für Telefonmuffel hat die Telekom was parat. Das Telekom-Puzzle. Lassen Sie sich überraschen von der Komplexität einer neuen Puzzle-Generation. Jetzt neu. Puzzles, die im Dunkeln leuchten. New York bei Nacht und 5 weitere Motive. Trinkst du einen Kaffee? Aber doch nicht zum Abendbrot. Außerdem ist Kaffee schädlich, das sagt dir jeder Arzt. Ja, so reden sie dahin, die Ärzte stimmen natürlich nicht. Ein Arzt würde dir eher Weinbrand empfehlen. Das ist ja dann doch interessant. Denn der richtet nicht so viel Schaden an am Herzen. Und eben im Kopf. Und außerdem lässt sich heißer Kaffee so schwer trinken. Das ist ja bei Weinbrand einfacher. Eben. Ja, naja, gut. Ja! Abendbrot essen. Genau, ach, bin ich hungrig. In der Küche oder im Wohnzimmer? Das überlasse ich dir. In der Küche. Nein, doch lieber im Wohnzimmer, da können wir Fernsehen. Fernseher an, Müll hängen bleiben. Ach, zieh doch nicht immer alles so runter, vielleicht kommt ja was Informatives. Ulrich Wickert. Zum Beispiel. Ah, finde ich auch, voll cool. Aber so, wenn es dir nicht passt, kannst du gerne woanders Abendessen, ja? Ach, schön. So nicht hier. Kinderzimmer. Das ist mir doch egal. Ach. Ich gucke Ulrich Wickert. Das macht Kopfschlapp, oder? Das ist anspruchsvoller Journalismus. Ah, tut mir leid. Junge, Junge, das sollte dir auch leid tun. Gut, mein lieber Junge. Nenn mich nicht Junge. Bist ja frei, ich bin Junge, komm bald wieder. Du machst dich wohl über mich lustig. Ab in dein Zimmer, das hat ein Nachspiel. Sowas aber auch. Es ist zum Verzweifeln. Doch nun ist es ja wieder Zeit für ein musikalisches Zwischenspiel. New flower on the block. Fuck the system, baby. Vermussten Flöten. Let's fuck the system together ist doch eine tolle Zeile, oder? Und dann Father Macker, da muss man erstmal drauf kommen. So, wir telefonieren jetzt hier irgendwie langsam, oder? Wollt ihr noch ein bisschen miteinander telefonieren? Ich weiß auch nicht. Tag, wer bist denn du? Hallo? Bin ich jetzt dran? Ja! Ja, ich bin Britta. Hallo. Eine Frau, Britta. Ja. Da telefoniere ich lieber selber. Hallo Britta. Ja, hallo. Ich dachte jetzt nicht, dass ich direkt mit dir ans Gespräch hier komme, sondern... Ja, hast du gedacht, dass hier so ein Wächter des Gesetzes draußen steht? Bitte? Dass so eine Art Wächter des Gesetzes draußen erstmal ist? Ja, dachte. Der dich abfängt? Ja. Ja? Und dann muss ich erst sagen, was ich will und dann... Abfängt und wimmelt? Ja. Hier wird nicht wimmelt. Was? Was heißt denn was? Wollt ihr wimmeln? Ja. Also ich wüsste jetzt damit gar nichts anderes. Oder ihr wimmelt aber. Während... Ja, oder womit? Mit Wimmeln? Ja. Na, man bezog sich da eigentlich auf Abwimmeln. Ach so. Ja, aber was ist ein Wimmeln an sich? Komisch, war so andere Abworte, die haben noch einen Sinn. Abfallen, absteigen. Fallen macht Sinn, steigen macht Sinn. Abhauen, hauen macht auch Sinn. Trotzdem, abhauen und hauen ist ein riesiger Unterschied. Ja. Oder? Ja, ja, doch auf jeden Fall. Aber was ist der Unterschied zwischen Abwimmeln und Wimmeln? Also ich glaube, das ist mir jetzt irgendwie zu hoch für heute. Sag mal, habt ihr aber so ein völlig distanziertes Verhältnis zur deutschen Sprache? Das kann sehr gut sein. Da hatte ich schon immer Schwierigkeiten. Ja, dass ihr euch nicht so Gedanken macht über seltsame Worte, wie wimmeln eben zum Beispiel, oder vermöbeln. Was bedeutet vermöbeln? Hast du dir da noch nie Gedanken drüber gemacht? Dass ihr denkt, rätselhaft, man sagt es so, man macht es auch gerne. Habt ihr euch noch nie überlegt? Nee, tut mir leid. Also, nee? Ja, ich habe immer gedacht, dass ich zu viel denke, aber wenn ich das jetzt hier so höre, dann glaube ich, ich mache mir immer noch zu wenig Gedanken. Also ich meine, vielleicht habe ich auch zu viel Zeit oder denke, weil ich jetzt in so einer repräsentativen Position bin, muss ich mir auch Gedanken für andere Leute machen. Aber ich mache mir schon so einen Gedanken. Ja. Aber oft komme ich dann natürlich auch zu keinem Ergebnis, wie zum Beispiel bei Wimmeln oder Vermöbeln. Ja, ja? Überhaupt keine Vorstellung, wie so ein Wort zustande kommt, das Vermöbeln heißt. Komisch. Ja, weißt du denn wenigstens, was Britta bedeutet? Das weiß ich leider auch nicht. Auch nicht? Wie alt kommt bist du denn, Britta? Brigitte. Ja, und was heißt Brigitte? Die Friedvolle vielleicht, ich weiß es nicht. Wie alt bist du, Brigitte? Die was, die Friedvolle? Keine Ahnung. Ja? Ja, es gibt ja so Bücher, da kann man das nachlesen. Vielleicht heißt es auch die Kichermaus? Ja. Aber ist eher unwahrscheinlich, oder? Namen sind ja mal so ungefähr so bestimmt so 1000 Jahre alt. Ja. Und vor 1000 Jahren gab es bestimmt den Begriff Kichermaus noch ja nicht. Nee, das ist auch so eine Wortschöpfung, ja, die jetzt von mir kommt. Nö, die kommt nicht so von mir. Kichermaus habe ich schon vorher, also habe ich selber gehört. Ach so. War das jetzt ein bisschen beleidigend für dich, weil wenn ich jetzt sage Kichermaus? Nee, das ist nicht so schlimm. Sollte einfach, also ich sage auch eigentlich echt ganz gerne. Also, siehst du? Ja, sollte einfach, war einfach so ein Versuch, jetzt die Situation ein bisschen ins Lustige zu wenden. Ja. Ja, das ist freundlich von dir. Ja, und dann aber noch hinterher erklärt. Ist schon toll, oder? Ja. Ja? Also hier läuft nur nicht Programm. Hier läuft nicht nur Programm, sondern man kriegt gleich immer noch so eine Art Radioprogrammheft in die Hand. Ja, die das alles nochmal erklärt. Ich bin Regisseur und Dramaturg gleichzeitig. Sehr, sehr genial. Also ich höre. Das ist eine tolle Mischung, oder? Ja, ja. Ja, im Grunde bin ich ein Team. Eigentlich auch noch dann hier Schauspieler. Ja. Vom Bühnenbild ganz zu schweigen. Ja? Leider sehen wir dich nicht. Bisschen, nee, das, aber ist ein tolles Bühnenbild, in dem ich mich hier befinde. auch Maske. Das ist natürlich auch schade, dass ihr die jetzt nicht seht. Maske. Das macht ja doch immer viel Mühe. Ja. Ja? Du musst dich so richtig... Nein, einen Menschen so schminken, dass er echt aussieht. Ja. Ja, das, aber das kennt ihr ja wahrscheinlich, weil ihr seid ja Frauen. Naja, wir sehen auch ohne Schminke echt gut aus. Echt ja, echt, klar. Nee, das glaube ich schon, echt gut. Aber dass wir jetzt echt wie ein Mensch, also echt menschlich... Wie ein Mensch. Das ist natürlich sowieso schwierig. Was macht denn ihr so, um euch jetzt mal so echt, dass ihr mal richtig toll echt aussieht? Wie sieht das aus? Also, welche Hilfsmittel braucht ihr dann dazu? Was jetzt so den Schminken betrifft? Habt ihr auch so eine Kajalstift, das wird dann so an die hier ans Augeninnere da irgendwie macht, ne? Ja. Also da wo die Augen rot. Wie bitte? Ein bisschen. Wo? Ein bisschen ans Augeninnere, ja. Naja, wie heißt denn das da? Also ans an die den Lidrand. Die Lider wird immer zusammen am Lidrand. Ja. Innen wo schon fast feucht ist so, ne? Ja, wo es schon weh tut da. Da tut dann weh, ja? Das geht. Aber es sieht klasse aus. Kajalstift ist schon was Tolles. Oder? Ich denke ja auch immer, dass es mir gut stehen würde, aber ich bin zu sehr Blinzler, um jetzt wirklich Kajalstift auftragen zu können. Und dann noch Kajalstift und habt ihr auch so eine tollen Spiralen? Spiralen? Naja, wo... Die man... Ja, nein, Augenspiralen. Ja, nicht im Gesicht. Nee, wo man so die Wimpern noch länger macht. Ja, dass sie so richtig vorne langhaarig richtig runterhängen, lange Wimpern. Hat die lange Wimpern, ja, die reichen hier bis an die Oberlippe. Ja, nee, das habe ich nicht. Brauche ich auch nicht. Nee, gefällt mir nicht. Und so Rouge? Und so Fleckenstifte? Denn man hat ja manchmal auch so unangenehme rote Flecken oder andere andersfarbige blaue Flecken oder so, also so kleine Flecken so im Gesicht, dass man die so abdeckt. Also hast du das Problem denn? Nee, interessiert mich nur so. Nee, also deine Hautcreme und... Ja, Rouge weiß ich nicht. Also Hautcreme ist ja jetzt nur so zur Pflege. Ist ja nicht unmittelbar zu sehen, oder? Also der optische Effekt ist ja, der ist doch eher nachteilig. Ja, Haut wird doch ja? schon glatt. Aber naja, aber man glänzt natürlich dann auch unheimlich, oder? Und hinterlässt überall so Flecken und so. Ja, da küsst man ihn und schon hat er gleich einen Fettfleck im Gesicht. Ja, aber mit Puder ist es ja noch schlimmer. Dann ach, und dann noch Puder drauf. Und dann hat man eine richtige Puderschicht auf der Ja, stimmt, dann aber voll, und man sieht auch selber voll stumpf aus, hä? Ja, sehr unangenehm. Ja, also kaum noch Konturen im Gesicht, so. Naja, so schlimm ist es nicht. Lippenstift noch ein bisschen. Lippenstift? Ja. Und da eher so dunkel oder eher so hell? Ja, so mehr dunkleren. Mehr dunkel, wa? So hell ist ja mal abstoßend. Da erstaune ich immer, wie man, welches Maß an Selbstüberwindung manchmal so junge Frauen haben, sich so helle Lippenstifte drin zu machen. So oder? Bei Mutfarben. Ja, das finde ich auch nicht schön. Also ich mag so Erdtöne, so rote Erdtöne. So. Ah ja, war, wenn es aber so richtig voll ins Dunkelrote geht. Brrr. Da bin ich aber mal beeindruckt. Ja. Möchtest du noch über was anderes reden? Wie nee, jetzt, ich hänge jetzt noch dem Gedanken eines dunkelroten weiblichen Mundes nach. Ach so, ja. Ist dir langweilig in deiner Sendung? Nee, da puckert, überhaupt ja nicht langweilig, du puckert jetzt nur so, mein Herzlein puckert. Ach so, ja, es ist richtig aufregend. Ja? Ja. Da entsteht auch gleich so eine erotische Spannung. Ja? Ja? Ja, gibt's denn so, sagen wir mal, wenn jetzt mal... Gibt's denn so ganz elementare, kleine Äußerlichkeiten bei Männern, die für dich dann so eine erotische Dimension bekommen? Na, Augen. Augen? Sagen. Hm, aber, also könntest du einfach mal sagen, kannst du mal so bestimmte Augen schildern, wo sich bei dir gleich so ein Schalter umlegt? Wo du denkst, puh, so. Ja, wie also zum Beispiel wie eben so ein dunkelroter, schminkter Mund. Ja, der mich ja jetzt fast zum Stottern bringt. Ja. Ja? Wie müssten denn jetzt Augen aussehen, die dich zum Stottern bringen könnten? Also mich macht das dann gleich schon wieder sprachlos normal. Sprachlos? Ja. Naja, Stottern ist meine Form von Sprachlosigkeit, öffentlicher Sprachlosigkeit. Noch was zu sagen, das wird dann bei mir schon schwerer. Ja, das ist dann bei mir so Selbstlauf. Also da klappern Ober- und Unterkiefer, tak, tak, tak, tak, tak, die geht einfach weiter. Und ich sitze eigentlich, also ich eigentlich sitze stumm da. Ja, also grüne Augen mit langen, dunklen Wimpern. Ey. Das finde ich sehr. Weißt du, mit was für ihm du jetzt gerade telefonierst? Ja. Aber voll dunkelgrüne Augen mit langen, dunklen Wimpern. Ja? Ja. Ja, das hört sich ja sehr gut an. Ja, du merkst, ich versuche jetzt einfach die erotische Spannung noch, also noch eine Drehung mehr, noch ins zuzuspitzen. Ja, deine Stimme ist mir auch sehr sympathisch. Also die ist toll. Daher, die ist toll. Ja, ich bin immer völlig begeistert, ja, wenn ich dich am Und die ist aber richtig naturbelassen. Ja? Ja, naja, wenn man jetzt, sagen wir mal, von brennenden Alkoholiker und Tabakrauchen absieht, ist sie eigentlich so, wie sie ist. Also noch nicht, also so lange ist sie auch noch nicht so. Also sicher, also seitdem ich dann vor 15 hat sich's anders angehört. Mhm. Ey, aber bis 15 war das ein tolles, unschuldiges Kinderstimmchen. Ja, das hätte in dir gleich, glaube ich, so ein Mutterinstinkt geweckt. Da hättest du gedacht, oh, den Jungen, den musst du dir jetzt aber hier zack gleich umarmen. Du bist ja ein ganz toller, hättest du gesagt. Du bist ja ein ganz süßer. Ja. Naja, und jetzt aber eben. Ich war dann noch viel zu jung, da habe ich noch gar nicht an mich gedacht. Ach du, Mutterinstinkt, das fängt bei Frauen mit Sex an. Wie alt bist du? Das Neueste, was ich höre. Na klar, hast du nie in Monchichi besessen? Die fand ich sehr hässlich. Was hast du dann gehabt so zum Knuddeln? Das hatte ich. Ich hatte nur Puppen. Puppen? Ja, aber das ist ja sehr mütterlich. Das ja, na, sag ich doch. Ich habe mich jetzt ja selber reingeritten. Siehst du, genau. Oder? Klar, ja. Ja, dann hast du dich gleich in deine Mutterrolle eingeübt. Ja. Ja, und stell dir mal vor, jetzt kommt so... Aber jetzt stell dir doch mal vor, jetzt kommt so eine grünäugige, lang dunkel bewimperte, lebender Puppendarsteller. Ja, mit so Bäckchen, rote Bäckchen, 6, 7 Jahre alt. Da hättest du doch sofort mutterinstinktmäßig zuschlagen, oder? Ja, wahrscheinlich. Siehst du? Habe ich das Gespräch wieder dahin gebracht, wo ich es hinhaben wollte? So, Britta, wie ist es bei dir mit dem Stolz? Bist du stolz? Ja, ich glaube, nicht so sehr. Also ich denke, man hat so ein paar Anteile, wo man auch einen gewissen Stolz haben muss. Ja. Also, wo man sich nicht so runterziehen darf oder wo man vielleicht halt einfach gerade die nicht das machen sollte, was man denkt oder wozu man stehen kann, und das ist für mich dann auch so ein bisschen, ja, stolz zu sein. Ja. Aber ja, nicht so übermäßig, das finde ich nicht so gut. Ja. Jetzt versuchen wir mal dein Leben als so eine Art, sagen wir mal, Werkstoffprüfungslabor zu begreifen. Mhm. Du bist jetzt mit deiner Charaktereigenschaft stolz als Werkstoff, jetzt wird der jetzt quasi getestet, ja? Wann er zerreißt, wann er bricht, wann er kaputt geht, ob er spröde ist, ob er zäh und so ist. Ja. Wann war denn mal so eine Lebenssituation bei dir, in der diese Beschreibung quasi von Leben auf dich zugetroffen hat? Wann wurde mal richtig stolz bei dir stolz getestet? Dein Stolz ausgereizt oder angebohrt? Musstest du irgendwann mal Stolz beweisen? Also ich glaube, nee. Ach, ja gut, einmal vielleicht, bin ich arbeiten gegangen und das war, dass mein Chef mich dann so total fertig gemacht hat. Und ich denke mal, dass ich da eine gewisse Art Stolz entwickelt habe einfach, wo ich gesagt habe, das muss ich mir nicht anhören und das ist auch nicht das, was jetzt wirklich auf mein Leben zutrifft, und da kann ich mich gegen wehren, und da habe ich schon eine Art Stolz entwickelt, würde ich sagen. Also das wäre aber das Einzige, was mir einfällt, und da wollte ich eigentlich nicht mitgemacht haben. Wie hast du den so nach außen artikuliert, deinen Stolz? Mit verachtenden Blicken, oder? Nee, ich habe dann gekündigt und hab für mich einfach die Entscheidung getroffen, dass ich in dem Zustand auf jeden Fall mein Leben nicht weiterleben will. Ja. Also ich habe da eine Veränderung dadurch hervorgerufen. Das andere wäre quasi eine Entscheidung für Opportunismus gewesen. Ja. Also wenn du jetzt da geblieben wärst und das Spiel mitgespielt hättest quasi. Ich denke mal, da hätte ich meinen Stolz vergraben. Da hätte ich aber auch mich selber irgendwie nicht mehr ernst genommen. Und da finde ich, das gehört dann, muss man sich schon entscheiden für sich selber, für ein Leben, was lebenswert ist. Ja. Wäre in dem Fall ja gar nicht mehr möglich gewesen. Jetzt also quasi Stolz, also in Form von Selbstachtung. Ja, würde ich schon sagen. Auf jeden Fall jetzt in dem Bereich jetzt bei mir. Ansonsten, ja, wie gesagt, fällt mir zu dem Wort Stolz auch nicht ganz so viel ein. Kennst du jemanden, also, der besonders... Ich kann das halt immer so ein bisschen umsetzen auf... Kennst du jemanden, der besonders stolz ist? Nee. Schade. Nee, kenne ich wirklich nicht. Also, wäre mir nicht bewusst. Ist mir noch nie so aufgefallen. Gut, Britta, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja. Und überleg schön, was wohl Wimmeln sein könnte. Ja? Ja? Ich werde mir Mühe geben. Mit dieser Grübelfrage will ich dich in die Nacht entlassen. Ja. Tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Hallo. Ja, Gregor Tag. Hier. Gregor, na, wir haben doch schon mal miteinander telefoniert, oder? Ja. Du hast doch den Johnny gegrüßt. Hat nicht so richtig geklappt. Ich habe nur was zum Stolz. Und zwar, dass so eigentlich deine Sendung eigentlich nur auf Stolz basiert. Meine Sendung basiert auf Stolz? Ja, wenn er nicht gerade mit weiblichen Telefonhörern... Warte, das ist jetzt... Du meinst, auf welcher Seite ist denn der Stolz? Auf meiner Seite, auf der Seite des Hörers? So eine Drecksendung, aber ich lasse mich davon nicht beeindrucken und schalte nicht ab. Da habe ich doch meinen Stolz. Nicht das. Das ist eigentlich... Sag mal, Gregor, willst du mir jetzt... So eine Gratwanderung am Stolz, weil du irgendwo die Anrufer eigentlich versuchst, so weit zu reizen in ihrem Stolz, dass halt ein anständiges Gespräch zustande kommt. Dass er auch was erzählen, was irgendwo sinnvoll oder dann schon wieder irgendwo doch intelligent oder nicht so intelligent ist. Robert, Gregor, das hast du aber jetzt toll gesagt. Ja, ich weiß aber nicht mehr, was ich gesagt habe. Naja, das war schon das, was man Honig ums Maul schmieren nennt. Nee, nicht Honig ums Maul schmieren, das ist eigentlich... Doch, ruhig, mach ruhig. Ja, ich bin ja auch so ein Leckermaul. Ja, das ist immer schön, wenn andere einen loben. Nee, aber ja. Wenn der Stolz nicht wäre, für wen würde es da interessieren, dich anzurufen und sich mit dir zu unterhalten? Weil, ach, du meinst, das ist rein aus Stolz geboren? Ne, ja. Das ist eigentlich immer so, das mit dir messen, weil du bist so, so laut, sagen wir mal. Cool und großschnauzig und hast auch das intellektuelle Niveau, da mitzureden, über jeden Ding einen Furz zu lassen. Ah, sei dir da nicht so sicher, du. Naja, aber das kommt so an beim Hörer. Ah ja, das ist schön, dass es mir doch immer wieder gelingt, diesen Eindruck zu erzeugen. Ja, das geht mir selber so, also weil man weiß eigentlich nie, worum es geht und wirft dann irgendwas ein und die anderen nehmen es für klug und denken, Mensch, der weiß ja genau, wovon er redet, obwohl es eigentlich nur genau der dumme Spruch im richtigen Moment ist. Naja, du zieh mich jetzt nicht wieder so runter, Gregor. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Gut, bitte. Ja, tschüss. Was wollte ich noch sagen? Es gibt zwei wichtige Bücher, die man haben muss im Leben. Ein Reimlexikon, das spart nämlich eine Menge fremder Gedichte. Man kann eigene Gedichte lesen und ein rückläufiges Wörterbuch. Mein rückläufiges Wörterbuch habe ich jetzt nicht mit. Ich habe auch das Reimlexikon vergessen. Aber ich habe da sieht man nämlich mal, was Gedichte eigentlich sind. Man denkt ja, das sind so gereimte Dinger, trari, trara, und schon ist es ein Gedicht. Stimmt nicht. Wenn man ein Reimlexikon aufsteht, da stehen tausende Reime drin. Sie sind aber keine Gedichte. Dazu, dass ein Gedicht wird, gehört einfach, dass sie in einem Zusammenhang stehen, in dem sie als Gedicht wahrgenommen werden, dass eine Überschrift da ist, dass ein Autor dazu hört. Und ich habe jetzt unter Olds, die Sendung, das Thema lautet ja heute Stolz, unter Olds Reimen nachgeguckt und ein quasi Gedicht entdeckt und habe daraus ganz einfach, ohne selber Dichter zu sein, ein Gedicht gemacht, indem ich ihm einen Titel gegeben habe und mich selber hier als Autor präsentiere. Ein im Grunde kurzer Dreizeiler von doch ergreifender Schönheit, mit einer gewissen Tragik. Als Überschrift gibt's zwei Möglichkeiten. Die Leiche im Keller eines Papiertaschentuchs, beziehungsweise in der Zellulosefabrik. Hommage an einen Rohstoff. Das muss ich jetzt aber nochmal anfangen, weil als erstes, wenn man Gedichte vorliest, muss man natürlich den Autorennamen sagen. Liebe junge Menschen draußen an den Radiogeräten, ich sag nochmal die Telefonnummer 7481110, Thema ist Stolz. Liebe junge Menschen draußen an den Radiogeräten, ich bin ganz stolz, ich würde jetzt gerne mal ein Gedicht von mir vorlesen. Dann will ich das jetzt machen. Jürgen Kuttner. In der Zellulosefabrik, Hommage an einen Rohstoff. Und jetzt stand jetzt wirklich so im Reimwörterbuch. Berückend. Das Holz, es schmolz, stolz. I remember when I was a girl. Our house caught on fire. And I'll never forget the look on my father's face. He gathered me in his arms and raced to the burning building out on the pavement. Kinder, macht nicht Unsinn, macht Gedichte. And I stood there shivering and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a farm? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants, dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there, watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. Wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day he went away, and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, then why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. 'Cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I know what I'll be saying to myself. Is that all there is? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the blues. Nee, Polly Jean Harvey heißt sie hier auf ihrer neuen Platte. Mit einem alten Song, der nicht von den Shangri-Las gesungen wurde, wie Martin Petersdorf, wie ich mich neulich mit Martin Petersdorf am Dienstag ereinigt habe, sondern der eine alte Peggy Lee-Nummer ist. Leider, ich habe so eine Peggy Lee zu Hause, aber da war der Song nicht drauf, war ich ganz traurig. So eine tolle Zeile, I'm not ready for this final disappointment, oder? Hi, wer bist denn du? Fliegt gleich raus. Tag, wer bist denn du? Oh, hast da toll gesagt. Oh, das hat ja wieder ewig gedauert. Fliegt du gleich raus, wer hier rumnölt. Hallo? Hallo, hier ist Tilly. Ja, siehst du, frischer, junger Mut. Tag. Sei grüßt, geht um Stolz, ja? Ja, geht um Stolz. Also jetzt Stolz, den man auf sich selbst empfindet, oder Stolz, auf die man, also auf andere so... Toll, jemand, der zu differenzieren versteht. Schön, Tilly, freue ich mich drüber, dass du so eine Art Problembewusstsein gleich bei so einem elementaren, grundlegenden, existenziellen Begriff entwickelt hast. Ja, du kannst dich entscheiden. Ihr wisst ja was, der eigene Stolz oder Stolz auf etwas? Nee, eher stolz auf andere Leute. Ja, eine tolle Konstellation ist ja auch an der falschen Stelle stolz gewesen. Ja, nicht falscher Stolz, also nicht Einbildung, Arroganz, sondern stolz gewesen, aber zum falschen Zeitpunkt. Der Wirklichkeitssinn hat den Möglichkeitssinn überwältigt. Das verstehe ich nicht, erklär das mal. Na, stolz gewesen, in die Scheiße reingeritten. Ja, an dieser Stelle nachgiebig, wärst du an dieser Stelle nachgiebig gewesen, dann hättest du das Ruder rumreißen können und, sagen wir mal, dein Leben in neue Bahnen lenken. Also ja, oder die alten Bahnen beibehalten können. Dass man jetzt letztendlich ja keinen Vorteil hatte oder so. Ja, so, ja, dass man stolz war, berechtigt stolz war, aber trotzdem den Fehler gemacht hat. Also es hätte besser laufen können und man war trotzdem stolz. Hätte besser laufen können, ist jetzt ein bisschen reduziert formuliert. Na gut, ich wollte es ja so, ja. Ja, stolz an der falschen Stelle. Na gut, also. Ja, man hat sich der Wirklichkeit hingegeben und die Möglichkeiten vernachlässigt, verschenkt quasi. Also du bist doch intellektuell. Nee, aber ich habe nur Probleme. Und wenn man erstmal Probleme hat, dann entwickelt man, entweder man besäuft sich oder man entwickelt Problembewusstsein. Also ich bin ja und sieht sich im ich eigentlich auch, aber manchmal, wenn dann gerade nichts im Haus ist, dann fängt man doch an nachzudenken und sieht dann Wirklichkeit unter anderen Aspekten. Und zu was für einem Schluss bist du gekommen anhand deiner Probleme? Naja, dass es immer eine Wirklichkeit gibt. Die ist aber oft scheiße. Und dass in dieser Wirklichkeit aber auch immer kleine Möglichkeiten versteckt sind. Und man hat sich jetzt immer die Chance, entweder an die Wirklichkeit zu verlieren oder sich an die Möglichkeiten zu verlieren. Das kriegst du aber nur beim Haschen mit, oder was? Nee, das kriegt man durch Aufmerksamkeit mit. Das hilft einem nur nicht weiter unbedingt. Ja, ja, weil oft auch. Oft sitzt man da quasi ein quadratischer Holztisch, du sitzt auf der einen Seite, auf der anderen Seite sitzt die Wirklichkeit und ihr macht beide Armdrücken und die Wirklichkeit gewinnt immer. Da verbittert man dann nicht auch irgendwann, also. Da verbittert man natürlich immer, wenn die Hand zack auf die Platte schlägt, ach, denkt man wieder, scheiße, hat wieder die blöde Möglichkeit gewonnen. Ja, und dann ist man nicht stolz auf sich, was? Dann ist man nicht stolz. Man braucht nämlich dann Gewalt der Armkräfte, um die Wirklichkeit niederzuringen, und wenn der Arm der Wirklichkeit auf den Holztisch aufkommt, dann zack, verwandelt sie sich, ist wie ein Frosch, den du küsst, und dann wird aus der Wirklichkeit Möglichkeit. Ja, aber meinst du, dass es so erstrebenswert ist? Das ist erstrebenswert. Ja, aber. Naja, willst du einen Frosch im Bett haben oder eine Prinzessin? Nee, ich will eine Prinzessin im Bett. Siehst du? Ja, das heißt, du musst den Frosch küssen, du musst den Arm der Wirklichkeit niederdrücken. Wird man nicht geisteskrank? Die Gefahr besteht immer. Aber ja. Die Gefahr besteht immer. Meinst du, auch in der Wirklichkeit? Gerade in der Wirklichkeit. Inwiefern? Na, die also wenn ein was verrückt macht, dann ist es doch die Wirklichkeit. Ja, stimmt, die ganzen Widersprüche in sich, ja. Ja, die sitzt doch da, die Wirklichkeit, verstellt sich, macht mal ein freundliches Gesicht um dich, zack, du drehst dich rum, denkst, ach, heute freundliche Wirklichkeit, kannst dich auch mal umdrehen, na, hast einen Tritt im Hintern. Ja, das ist ja auch das Beste. Ja, oder hab ein glühend Messer in meinem Herzen. Ja, aber jetzt wollen wir nicht zur Dolchstoßlegende kommen. Nee, das ist nicht Dolchstoßlegende. Nee, meinst du nicht? Nein. Wenn man sich umdreht von der Wirklichkeit, sich hinwendet zum Geist hin und dann von der Wirklichkeit erdeutscht wird, ist doch irgendwo eine Dolchstoßlegende. Ach nein, die Dolchstoßlegende ist historisch belastet, ist einfach auch wirklich ein blöder Begriff. Meinst du, also in dem Zusammenhang hat dieser Begriff, dieses Wort, eine richtig geniale Bedeutung? Nee. Guck mal, ich habe ein glühend Messer in meinem Herzen. Das ist nämlich Gustav Mahler, Lieder eines fahrenden Gesellen. Wollen wir mal ganz kurz drin hören? Dann hast du eine ungefähre Vorstellung, warum das nicht... Entschuldigung. Ja. Aber ist es nicht so, dass man hat jetzt schon ein Messer drin und die Wirklichkeit dreht noch rum und rum, dass es immer mehr wehtut? Nee, man muss eher aufpassen, dass man ein Messer nicht rinkriegt. Also das ist natürlich nicht zu vermeiden. Ab und dann hat man so ein Messer drin. Aber trotzdem muss man dann immer Liegestütz machen, dass man im Armdrücken mit der Wirklichkeit mal gewinnt. Super dramatisch. Hör hin. Ja. Ein Messer in meiner Brust. Oh weh, das schreit so tief. Jede Freude und jede Lust. So tief. Ach, was ist das für ein böser Gast? Immer hält er Ruhe, immer hält er Rast. Ich weiter, ich verlache nicht schief. Oh weh. Ah, ist schon herb, oder? Eine Oper oder so? Oder? Nein, das Lied, Lieder. Einfach nur ein Lied. Ja, ist so ein Liederzyklus. 4 Lieder. Lieder eines fahrenden Gesellen. Gustav Mahler. Soweit kann man doch ja nicht anders singen, oder? Man nicht anders singen. Das war total dramatisch und. Ja, es gibt andere, die singen vielleicht eigentlich dasselbe Lied, aber eben anders, ja? Das ist wie ganz Roy Black ganz in weiß, ne? Roy Black oder auch Cobain. Hat im Grunde auch so eine Songs gesungen. Aber der hat jetzt aufgehört zu singen. Aber anders. Aber toll ist, glaube ich, dass man die alle als gleichberechtigt wahrnehmen muss. Nee, sehe ich anders. Wieso? Wieso? Das ist eine gute Frage, weil ich sage doch irgendwo, dass sie ein Volksverblöden sind. Und diese Metapher, ja, dieses Konflikt zwischen Wirklichkeit und Traumwelt irgendwo nicht rüberbringen. Traumwelt ist völlig falsch. Traumwelt ist Resignation. Das heißt bloß, dass es ganz woanders ist, dass man Möglichkeit. Konflikt, also du weißt ja, welchen Konflikt ich jetzt meine, zwischen Wirklichkeit, na, und wie würdest du das sagen? Möglichkeit. Inwiefern Möglichkeit? Den Möglichkeitssinn schärfen. Dass man trotz dieser harten Wirklichkeit immer noch Lösungen vielleicht findet. Ja, ja gut. Ja, dass man die Wirklichkeit nicht so ernst nimmt, wie sie ernst genommen werden will. Ja, dass viele Lieder halt diese Metapher nicht rüberbringen, ja? Ja. Zum Beispiel, über diese schmale Brücke musst du gehen. Also das ist, also Stephanie Hertel, oder wie die heißt, ja? Ja. Und insofern darf sie nicht als gleichberechtigt gelten, obwohl... Nee, Stephanie Hertel nicht, nee, auf keinen Fall. Hast du völlig recht. Das gibt ja eben, wie gesagt, im Schlager gibt es nur ganz, ganz wenige, die ernst zu nehmen sind. Aber ich meine nur, wenn Rentner vielleicht nur diese Metapher verstehen und auch als diesen Konflikt wahrnehmen, dann hast du vielleicht sogar recht, dass sie gleichberechtigt sein müssen. Das ist ein interessantes Phänomen. Die Jugendlichen brauchen vielleicht diese richtige harte Konflikte. Nee, aber man kann es nicht nur an andere delegieren, sondern man ist selber auch verantwortlich dafür, dass man in den Schlagern... die Tollen entdeckt. Nachricht sieht. Und dass man zum Beispiel auch in klassischer Musik, dass man nicht sagt, ach, was heulen die so? Das ist ja so Operettenkacke. Sondern dass man als Nirvana-Hörer trotzdem Gustav Mahler hören kann. Ich habe Opern für mich entdeckt. Und sagt, der singt im Grunde wie Cobain. Du, ich habe auch Opern für mich entdeckt und ich finde die auch zauberhaft. Ja, von der Musik her und auch vom Text. Zauberflötenhaft. Zauberflöte, genau. Papageno, Papagena. Und Gregor, ich danke dir erst für deinen Anruf. Tilly, entschuldige. Ich danke dir für deinen Anruf. Wir müssen jetzt erstmal Nachrichten machen. Okay, schönen Abend noch. Ja, tschüss. Oh. Aber wir gehen ganz dramatisch in die Nachrichten erstmal nochmal rein. Kurz nochmal Mahler. Ach, Kurz Mahler, das ist ja auch ein feinsinniges Wortspiel jetzt von mir. Gustav Mahler, Kurz Mahler. Zack, ich habe ein glühend Messer in meiner Brust. Il folto gira los, so tief, so tief. Ach, was ist das für ein böser Gast? Ach, was ist das für ein böser Gast? Immer hält er Ruhe, immer hält er Rast. Ich, ein Tag, ich verlache nicht schief. Also Kinder, jetzt, jetzt macht mir die Zeit doch Angst. Ist 23.34 Uhr, ist jetzt Zeit für Nachrichten. Fritz, Kurzinfo. Einigung, die 33.000 Beschäftigten der ostdeutschen Chemieindustrie erhalten 3,7% mehr Lohn und Gehalt. Arbeitgeber und Gewerkschaft vereinbarten am Abend in Berlin auch im kommenden Jahr 440 Ausbildungsplätze in der ostdeutschen Chemiebranche zu schaffen. Aufruf, der Flüchtlingsrat hat heute Brandenburgs Innenminister Ziel gebeten, sich für die Zusammenführung einer durch Abschiebung getrennten Familie einzusetzen. Die Ehefrau wurde mit ihren Kindern nach Rumänien ausgewiesen. Ihr Mann, ein Algerier, sitzt in Abschiebehaft. Friedensappell. Israels Präsident Weizmann und PLO-Chef Arafat riefen heute gemeinsam zur Fortsetzung des Friedensprozesses in Nahost auf. Sie waren sich einig, dass sich die jüngsten blutigen Auseinandersetzungen nicht wiederholen dürften. Unfallbilanz. In der ersten Oktoberwoche hat es im Bereich des Potsdamer Polizeipräsidiums 11 Tote bei Verkehrsunfällen gegeben. Das sind weit mehr als im gesamten Vormonat. Die meisten Getöteten waren im Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Urteil. Deutschland muss mehreren Pauschalreisenden Schadenersatz leisten, deren Reisegesellschaften in Konkurs gegangen sind. Eine entsprechende Entscheidung fällte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Sag mal, Gerald, was heißt denn im Bereich des Potsdamer Polizeipräsidiums? Im Bereich des Potsdamer Polizeipräsidiums? So quasi im Verwaltungsbereich oder dass sie zu schnell über die Gänge gehuscht sind? Verstehe ich nicht. Du weißt, was das vielleicht heißt. Liebe junge Menschen, wir erleben hier das abschreckende Beispiel eines nicht nachdenkenden Nachrichtenvorlesers. Sport. Es ist auch nicht völlig einfach, von einer Ebene in die andere immer zu huschen, wie du das machst. Eishockey in der Qualifikationsrunde der Berlin Capitals beim finnischen Vizemeister TPS Turku mit 2-4. Berlin Capitals, die Berliner Hauptstadt. Wetter. Heute Nacht bewölkt um 10 Grad, morgen dann wolkig und niederschlagsfrei. Temperaturen gehen hoch bis auf 17 Grad. Verkehr. Verkehr. Keine aktuellen Meldungen. Wir wünschen euch weiterhin gute Fahrt. Vielen Dank. Das war ein Fritz Kurzinfo mit dem gedankenlosen Gerald Kötter-Heinrich. Im Rahmen der Crazy World of Music geht es jetzt auch voll auf die Tanzflächen, aber nur für Teenies. Die Tiny Teenie Fritz Party jetzt jeden Sonntag ab 16 Uhr im Lindenpark. Mit den Fritz-DJs Frank Menzel und Fabi Baby. Und die ersten 100 kriegen eine CD. Die Tiny Teenie Fritz Party. Jeden Sonntag ab 16 Uhr im Lindenpark. Kommt ihr hin, seid ihr drin. Mit Fritz. So, ich überlege, ob ich jetzt euch vielleicht noch diesen Cure-Teil hier nachhole. Ja, wahr, sind ja sicher ein paar Cure-Fans dabei, die kotzen mich auch, wenn das nicht gespielt wird. Bitte Werbung für Cure. Guten Tag. Guckt mal, Oma Schulze ist wieder da. Mensch, Sie sehen aber gut erholt aus. Kommen ja auch von der Kur. Wir wissen nicht, wo Oma Schulze war. Dr. Fritz empfiehlt... Die Deutschlandhalle, Mittwoch, 13. November, die Kur, The Cure. Live in Bad Berlin. Ein Kurkonzert in der Deutschlandhalle. Mittwoch, 13. November. Ja, also eine Kur ist doch was Feines. Rezeptfrei verordnet und gesundheitsreformverträglich verschrieben von Dr. Fritz. The Crazy World of Music. Mensch, der hat aber wohl den Jammer in der Stimme. Muss ich mich ja hier besonders halt erheben, damit er merkt, dass ihr hier nicht bei Cure seid. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Guten Abend. Super dramatisch, oder? Ich sag mal die Telefonnummer hier, 74 81 110 in Potsdam. Potsdam hat die Vorwahl 0331. Das Thema lautet Stolz. Doppelpunkt facettenreich. Das heißt, ihr müsst euch vorher schon ungefähr Gedanken machen, was das mit dem Stolz auf sich hat. Nicht, dass er, ach Stolz, ja, Stolz, Doppelpunkt facettenreich. But you, strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. What a wicked thing to do. you. Herzzerreißend schön, Lesserin Prochain warnend. Die haben auch ein glühend Messer in ihrer Brust. Hi, wer bist denn du da? Hallo? Mach ich was falsch? Macht der Hörer was falsch? Ah, wollen wir mal aus Interesse aus den. Aha, wer bist denn du? Schwierig, Gespräch. Wer redet ihr worden, wenn ich jetzt noch weiter telefoniert hätte? Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja, hi. Ich bin Thomas. Tag, Thomas. Haben wir vorhin schon mal telefoniert miteinander? Da war schon mal so ein Thomas. Da waren schon zwei Thomas und einer von denen war ich. Aber das musst du doch nicht so jämmerlich sagen. Naja, doch, weil du warst wieder so gemein zu mir. Ach, Thomas. Ach, dann will ich mal ein bisschen weiter gemein zu dir sein. Nein. Ich wollte jetzt fragen, ist Stolz denn irgendwie... Du wolltest fragen, ist doch aber meine Funktion zu fragen. Stolz auf sich selbst bezogen, ist das jetzt auch... Wertebewusstsein und Werte haben und die verteidigen zu wollen oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Würdest du dich denn als auf dich selbst bezogen als stolz bezeichnen? Ja, irgendwie muss man ja stolz sein, weil ohne... Wieso muss man stolz sein? Man muss überhaupt nicht stolz sein. Also man kann auch Larifari, Loser, Hängers, Leckermäßig rumhampeln. Ja? Man kann auch in den Lob des Opportunismus singen. Das wäre mir so fremd auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber, also... Hast du jetzt meine Definition von Stolz eben mitgekriegt? Das war keine Definition, das war eine definitorische Frage. Ja, wie würdest du denn Stolz definieren? Fangen wir mal so an. Nee, also fangen wir überhaupt gar nicht an. Warum denn? Wie würdest du denn Stolz telefonieren? Weil das jetzt hier völlig die Rollen vertauscht werden. Du hast es doch vorhin schon mal die Rollen vertauscht. Ja, ist ja hier nicht ballverkehrt im Kaffee Käse, sondern das ist Sprechfunk, ja? Die Sendung mit Herz, Erotik, Reflexion, Kitsch und Schmerz. Und dir. Und mir, nicht zu vergessen. Ja, ne? Mei, wäre ich ja beinahe weggerutscht. Du hättest mich ja beinahe selber übersehen, was sonst immer nur andere Leute machen. Ach ja, dich übersehen andere Leute. Ja, ab 1,68 übersehen die mich immer. Ach so. Thomas, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo. Hallo, und zwar, ich habe mal eine Frage. Mann, jetzt fängt das schon wieder an. Dann frag mal. Und zwar, das ist doch jetzt hier aber keine Lebenshilfesendung. Nein, ist hier irgendjemand anders, mit dem ich reden kann? Willst du mit jemand anders reden? Kann man bei euch Praktikum machen? Wie bitte? Ob man bei euch Praktikum machen kann? Ja, kann man. Ja? Ja. Ist doch stark. War eine gute Antwort, oder? Ja. Super, ein tolles Gespräch gewesen. Und ist wieder ein junger Mensch, reifer, reicher, wissender. Richtig. Aus der Sendung raus. Sag, wer bist denn du? Martin. Ja? Martin, wir kennen uns schon, oder? Ich kenne doch sofort deine markante Radiostimme. Nee, das stimmt nicht. Nee? Hab ich noch nie angerufen. Ach, warum denn nicht? Oh. Zu stolz gewesen bisher, zu stolz gewesen. Nee, das nicht wahr. Ja, mich kriegt man nicht dazu, in beknackten Radiosendungen anzurufen. Wieso? Na, hättest du da jetzt toll sagen können? Ich habe aber schon mal hier angerufen. Ach so. Aber ich habe mich noch nicht angetraut. Ach, du hast sie. Ach, da hast du dann so halt zack aufgelegt? Nee. Ei, das verachte ich ja doch immer ein bisschen. Nee, das war ich nicht, wirklich nicht. Aber du hast ja gesagt, du hast dich nicht rangetraut. Du hast schon mal angerufen, hast dich aber nicht rangetraut? Nee, an Herrn Kuttner habe ich mich noch nicht rangetraut. Ach so, ach, du hast jetzt bei anderen geübt, ja? Richtig, genau, und zwar bei dem Mädel, ich weiß aber nicht, wie die heißt. Marion. Am Sonntagabend, Marion Brasch? Oder doch, ja. Ja, ja. Mit ihrem Wahrheitsspiel? Richtig. Ach, das ist so eine tolle Sendung, war die würde ich ja auch gerne machen. Da beneide ich die ja drum. Wieso? Olle Marion, na, weil es eine schöne Sendung ist. Minster. Ja. Finde ich nicht. Findest du nicht? Nee. Mensch Martin, dann bin ich ja fast geneigt, mich ja nicht mit dir weiter zu unterhalten. Warum das? Naja, wenn du jetzt dann doch keinen Sinn für so schöne Sachen hast. Naja, das ist... Krieg mal, das ist doch eine der zentralen Formulierungen in Kontaktanzeigen, ja? Es gibt ja sicher, sagen wir mal, Auto angenehm, Kinder angenehm, Nichtraucher, Raucher, Eigenheim, Reise gerne, reite, Tennis spielen, so, ja. Und aber eine Zentrale, wenn ich jetzt irgendwie auf eine Anzeige antworten sollte oder ihn formulieren würde, dann wäre ein ganz zentraler Satz da drin immer mit Sinn für alles Schöne. Ja. Ja, weil ich dann da die Gewissheit hätte, einen Menschen zu treffen, mit dem ich mich an einem bestimmten Punkt erstmal verständigen kann. Ja, jetzt über Tennis spielen, Weltreisen, Heimwerkerbedarf hinaus. Und wenn das der aber nicht schön findet? Ja, und jetzt bist du aber natürlich ein Mensch eben ohne Sinn für alles Schöne. Oder mit Sinn für nur etwas Schönes. Ja. Verstehst du? Das geht aber jetzt am Thema vorbei, ne? Nee, sodass jetzt aber natürlich hier unsere Beziehung, die ja in gewisser Weise vielleicht sehr kommunikativ, aber auch eine Partnerbeziehung ist. Von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Verstehst du? Ja. Ja? Wir sind jetzt in so einer Konstellation, die extrem schwierig ist. Mhm. Ja, die im Grunde, sagen wir mal, psychologischer Betreuung bedürfte. Ja? Ja. Das hieße, unser Gespräch müsste jetzt supervisiert werden. Eigentlich. Ende. Jetzt ist aber kein Supervisierer da. Das ist aber schade. Ja, sodass mir nichts übrig bleibt, als sich zu wimmeln, und zwar ab. Zu ich wollte noch was zum Thema Stolz sagen. Na, dann sag noch was zum Thema Stolz. Also, auf welchen Stolz spielst du denn an, mehr oder weniger? Auf den Stolz? Voll breit. Auch der Stolz ist ein weites Feld. Sehr weites Feld. Ist ja. Ein sehr weites Feld, ja? Kann man das Feld vielleicht ein bisschen einschränken? Das steht dir frei, das einzuschränken. Ja. Bist du zum Beispiel stolz, ein Deutscher zu sein? Halb und halb. Was heißt denn halb und halb? Also ist Deutscher sein ein Grund, stolz zu sein? Nee, würde ich nicht sagen. Ja, ist es ein Grund, sich zu schämen? Nee, auch wieder nicht. Aber es ist zum Beispiel, also man kann stolz drauf sein, ja. Wenn man vorher ein Ostdeutscher war und was draus gemacht hat, dann kann man stolz sein, ein Deutscher zu sein. Oh, das musst du mir erklären. Also die Westler sind sowieso erstmal draußen und jetzt, ich bin ein Ostdeutscher und habe was draus gemacht. Woraus hast du jetzt was gemacht? Aus deinem Ostdeutschen Sein? Ja. Was macht man denn aus dem Ostdeutschen Sein? Da bin ich, also... Ich habe nicht so viel aus meinem Ostdeutschen Sein gemacht, weil ich nämlich als Ostdeutscher noch in der Schule war und jetzt immer noch in der Schule bin. Da kann man nichts viel draus machen, weißt du? Aber zum Beispiel die Leute im Berufsleben, ja, die aus ihrem Ostdeutsch Sein was gemacht haben, die praktisch, sag ich mal, expandiert sind, aufgeblüht, ja. Wie sieht das aus? Jetzt als Person oder... Nee, auch als, sag ich mal, im Berufsleben oder... Mach da mal ein konkretes Beispiel. Ein konkretes Beispiel? Ja. Gut, nehmen wir jetzt mal meine Mutter, ja? Ja. Zum Beispiel, die hatte ziemlich Angst. Ist ja. Auch eine typische ostdeutsche Mutter? Eine typische ostdeutsche. Was hat sie vorher gemacht? Ärztin. Also erstmal nix wert. Eine ostdeutsche Ärztin, null. Und jetzt kommt aber neue... Ja, richtig. Ja, ist klar. Ostdeutsche Ärztin, null. Blech. War nichts wert, genau. Nichts wert. Die hatte ja... Völlig klar. Jetzt kommt aber die Wende. Jetzt zack. Kommt die Wende. Und jetzt genau. Blüht sie auf, expandiert. Richtig. Ja? Richtig. Zum Beispiel gab es im Westen keine allgemeinen Ärzte. So hieß das im Osten, ja. Ja, und jetzt? Jetzt hat sie sich da beschwert. Und jetzt gibt es auch im Westen allgemeinen Ärzte. Das heißt, dass man... Also sie war nicht allein. Aber dass durch die Ostdeutschen jetzt praktisch in Gesamtdeutschland eine allgemeine Art... Ja. Kannst du mir jetzt aber erklären, was daran das Deutsche ist? Also könnt ihr ja verstehen, wenn deine Mutter sagt, ich bin stolz, Ärztin zu sein. Oder wenn du ihr das zuschreiben würdest oder ihr überlassen würdest. Aber warum würdest du deine Mutter denn jetzt darauf verpflichten, stolz zu sein, eine Deutsche zu sein? Das hat ja damit direkt nichts zu tun. Ah, hast du doch aber gesagt. Nee, habe ich nicht gesagt. Aber sie kann stolz sein, dass sie was erreicht hat. Du hast gesagt, man kann sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, aber nur als Ostdeutscher, wenn man aus seiner grauen Null-Existenz herausgetreten ist und etwas draus gemacht hat, expandiert ist. Ja. Ja? Und als Beispiel dafür hast du jetzt deine Mutter angeführt? Richtig. Ja? Die als Ostlerin natürlich einen Dreck wert war und jetzt eine gesamtdeutsche Ärztin ist und jetzt, sagen wir den Satz, ich bin stolz, eine Deutsche zu sein, angeblich nach deinen Worten oder nach deiner Argumentation im Munde führen dürfte. Kann sie machen, ja. Ja, will mir überhaupt nicht einleuchten. Will mir horrender Schwachsinn erscheinen. Das ist ja fies. Ja. Na, dann kick mich mal schnell raus, ne? Ja, tschüss. Ich bin stolz, ein deutscher Radiomoderator zu sein. Tag, wer bist denn du? Hallöchen, hier ist der Björn. Björn, worauf kann man denn stolz sein? Ich würde sagen, auf sich selbst. Ja, unter welchen Umständen kann man auf sich selbst stolz sein? Na, sagen wir mal so, ich habe eine Lehre angefangen, habe tierisch Probleme damit gehabt, da überhaupt reinzukommen. Weil kein toller Schulabschluss, ich hab's erreicht, da reinzukommen. Hab was aus meinem Leben soweit gemacht. Hab ja. privat Scheidungen und alles von Eltern hinter mich gebracht und kann eigentlich da stolz drauf sein, dass ich mein Leben soweit geordnet habe. Ja, also du hast dein Leben selber in die Hände genommen und aus relativ ungünstigen Ausgangsbedingungen was gemacht? Ja. Und darauf kann man, glaube ich, stolz sein. Was okay ist, was du ganz toll findest und ja. Diese Anstrengung, jetzt sagen wir mal, diese Eiger-Nordwand des eigenen Lebens bewältigt zu haben, ja. erfüllt dich mit Stolz. Ja. Das ist schön. Das heißt, die Voraussetzung für Stolz wäre immer Leistung. Also eine gewisse Art Arbeit, Anstrengung. Ja. Und von sich auch überzeugt sein. Ah ja. Und jetzt unter dieser Maßgabe, kann man da stolz sein, ein Deutscher zu sein? Zu dem Thema bin ich sowieso ein bisschen geteilter Meinung. Finde ich auch immer eine interessante Frage, weil ich sage mal, die schnelle Antwort, dass es ein schwachsinniger Satz ist, die kann man ja schnell sagen. Man ist PC, funktioniert, aber man hat sich, glaube ich, um so Gedankenarbeit gedrückt. Also das sage ich nicht, dass dieser Satz gleich Schwachsinn ist, aber ich kann mich damit nur nicht identifizieren, richtig. Ja. Ich bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein. Nee, also das ist nicht der Satz. Ich mir unter. Aber könnte man vielleicht sein, wenn man vorher eine gewisse Anstrengung vollbracht hat? Bestimmt. Ja, und sich diese Deutschsein gewissermaßen erarbeitet hat? Kann ich mir gut vorstellen, ja. Mhm. Aber ich bin nicht unbedingt hundertprozentig davon überzeugt, dass ich stolz sein kann, ein Deutscher zu sein. Bin auch nicht unbedingt davon abgelehnt, dass ich nun nicht darauf stolz bin, aber richtig überzeugt auch nicht. Ja. Ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Ja, aber man muss es als Frage festhalten. Ja, auf jeden Fall. Da danke ich dir für deinen Anruf. Immer doch gerne. Tschüss. Tschüssi. So, was machen wir jetzt? Jetzt könnt ihr noch mal kurz ein bisschen zuhören. Thema ist immer noch stolz. Telefonnummer ist immer noch 74 81 110 in Potsdam. Potsdam hat die Vorwahl 0331. Und jetzt kommt wieder hier ein bisschen, können wir eigentlich sagen, Bildungsfernsehen. Poesie, extrem schwer verständlich. Matthias Baderholz, jemand, den ich hoch verehre, der wie Roy Black im Grunde auch seit 5 Jahren tot ist und 2 Gedichtbände hinterlassen hat und eine tolle Kassette, die heißt All die toten Albanier meines Surfbretts und dann noch so eine kleine Promokassette, von dem die hieß Coitus Bonzen Rotzen, die ist in 2 Exemplaren erschienen und da ist ein sehr schöner Text drauf. Wie gesagt, es ist immer voll durcheinander und entzieht sich so einfachen Interpretationen. Aber das macht, glaube ich, die Stärke dieser Texte aus. Ich kann ohne dich nicht leben, für Myriam heißt der Text. Ich kann ohne dich nicht leben, doch du lebst in einem Staat, für Myriam. Sippe im Eden, wir liegen im Bett, wir trinken, wir schießen, wir warten, wir entsetzen uns, wir empören uns, wir sind in uns zugrunde gegangen. Oder dein Brief kommt, ich höre Schritte, Feinde, Nachbarinnen, Polizeistaaten von Grüßenden, dein Geruch in meinen Kissen, dein Dutt zwischen meinen Schenkeln, Blut im Schuh für 2. Sippe im Eden, wir liegen im Bett, wir trinken, wir schießen, wir warten, wir entsetzen uns, wir empören uns, wir sind an uns zugrunde gegangen. Oder dein Brief kommt, ich höre Schritte, Feinde, Nachbarinnen, Polizeistaaten von Grüßenden, dein Geruch in meinen Kissen, dein Dutt zwischen meinen Schenkeln, Blut im Schuh für 2. Ich höre Schritte, Feinde, Nachbarinnen, Polizeistaaten von Grüßenden, dein Geruch in meinen Kissen, dein Dutt zwischen meinen Schenkeln, Blut im Schuh für 2. Ließ ihr Geschlecht 411 Mal fotografieren und vergrößern. Sie gaben mir 411 Pässe für 411 verschiedene Richtungen. Sie verließ das Gefängnis über den Billardtisch der Lagerleitung. Oh Leib, du Alpen, du Glühen. Er schlug nach ihrem Namen, er schlug nach ihren Sinnen, er schlug und trank. Sie empfing, er empfand, sie begannen regelmäßig zu arbeiten. Dann fuhr er zurück. Hier hat er gelebt, hier hat er vergessen. Er sehnte sich nach ihren Augenringen. Daran gewöhnt, im Dunkeln zu küssen, gaben sie der Welt ein Zeichen. Sich auszulöschen. Du weißt nicht, wie es ist, in einem überfüllten Zug zu sitzen zwischen Toten. Ihre Mitternacht in deiner Haut gebrannt. In deinem Kopf droht der Strand. Du stehst zwischen mir und den Worten. Du bist manchmal wie aus Fleisch und Blut. Du bist wie das Gras, das man zertritt, ehe es grün wird. Ein Wigwam steht in Babelsberg. Ein Wigwam für all die Amnestierten, Mutlosen, Verlorenen, Verzweifelten. Für all die Kranken, all die ohne Würde. Ein Bierzelt für all die Amnestierten, in dem sie sich lieb haben dürfen. Einen trockenen Nihilismus für Unschuldige lang. Da es uns nicht gibt, können wir über alles miteinander reden. Das ist der Satz. Wer so einen Satz formulieren kann, der wird, glaube ich, zu Recht ein Dichter genannt. Da es dich nicht, da es uns nicht gibt, können wir über alles miteinander reden. Das war eben nochmal Mutter, davor Matthias Baderholz. Hi, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Tag. Ja, Tag. Ja. Hat ja lange gedauert. Sorry, Daniela ist mein Name. Hi, Daniela. Hi. Also, ich rufe an, weil ich dummerweise super stolz bin. Weil du dummerweise super stolz bist? Ja. Also, jetzt nicht im Sinne von arrogant oder so, sondern weil, also menschliche Beziehungen bin ich super stolz. Was ist der Unterschied zwischen Arroganz und Stolz? Also ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und denke, wie super toll ich bin oder so und super intelligent und hübsch und bla und so, sondern wenn jetzt irgendwie, sagen wir mir jemand wichtig ist. Bist du, aber jetzt erstmal als Voraussetzungsfrage noch, bist du denn super hübsch und intelligent und so und bla? Na klar, bin ich da. Nee, also ich ganz denk normal. Nee, aber ich meine, es gibt da so Leute, die einen Glauben machen, dass sie so sind. So bin ich halt nicht. Denke ich nicht, dass ich bin. Ich bin normal, ganz stinknormal, offen, wie auch immer. Denkst du denn, dass du das selber rausbekommen würdest, wenn du arrogant wärst? Würdest du das mitkriegen? Ja, absolut. Ja? Und Leute, die arrogant sind, wissen die das selber? Doch, die kriegen es ab und zu mal gesagt. Ist es besser, wenn jetzt jemand arrogant ist? Wenn du das Gefühl hast, er weiß, dass er arrogant ist, oder ist es besser, du hast das Gefühl, er weiß nicht, dass er arrogant ist? Also welche Leute würdest du bevorzugen? Die wissen, dass sie arrogant sind. Die würdest du bevorzugen? Ja. Ja? Mhm. Wäre denn bei denen nicht aber gleich so ein, würde man die nicht gleich für zynisch halten müssen? Nee, weil ich denke, das ist gerade so eine Phase, wo sie dann vielleicht irgendwie mal verstehen, dass sie vielleicht ein bisschen umdenken müssen oder so. Also sie sind ja nicht stolz, dass sie arrogant sind oder so, sondern wir haben es vielleicht mal gesagt gekriegt. Und ich bin stolz, eine besonders blöde Arroganz zu sein. Nochmal. Na, das war jetzt bloß ein Schwachsinn in das Wortspiel. Das will ich irgendwie kaum. Soll ich mal gerade die Tür vom Radio zumachen? Die will ich nämlich doppelt irgendwie. Die Tür vom Radio. Dann mach mal die Tür vom Radio zu. Lass mich draußen stehen. Super, vielen Dank. Aus schweren Schrittes hier die junge Frau mit derben Gummistiefeln begleitet zum Radio und schließt dessen Tür. Hi, bist du wieder da, Daniela? Ja, hallo? Ja. Hi. Und bin ich jetzt besser zu verstehen? Irgendwie nicht, aber ist auch egal. Na, ist nicht egal. Ich will schon toll verstanden werden. Ja, okay. Also, du musst halt ein bisschen lauter reden oder ich muss lauter reden. Ich weiß es nicht. Also, irgendwie hört sich das ein bisschen leiser an für mich. Ja. Ja. Du bist stolz. Gibt es irgendwas, worauf du stolz bist? Nee, gar nicht. Ich bin auf nichts stolz. Aber du hast ja eben gesagt, du bist stolz. Ja, ich bin stolz, wenn... Ach, du bist an sich stolz, aber nicht auf etwas? Nee, überhaupt nicht. Kann man denn an sich stolz sein? Ja, kann man. Also, naja, das ist eine Entwicklung, also in Bezug auf andere Menschen vielleicht. Also, wenn zum Beispiel irgendjemand dir irgendwas, sagen wir mal, irgendwas Mieses gemacht hat und du magst ihn aber. Ja. Ja. Und das findest du aber irgendwie scheiße und es hat dich verletzt. Dann denkst du dir, ach naja, gut, also finde ich nicht so toll, was der Typ gemacht hat. Irgendwie und dann beim nächsten Mal trägst du dann halt irgendwie so eine stolze Miene zu schauen, als würde dich das gar nicht angehen. So meine ich halt. Aha. Du meinst, wir müssen das nicht zur Kenntnis nehmen als so eine elementare Form von Stolz? Ich habe mich nicht verletzt, sondern mir scheißegal. So. Drüber wegschauen. Ja. Ah ja. Genau. Das ist auch eine Form von Stolz. Jetzt bist du ja, ihr wisst was, auf dich stolz. Würdest du dir denn wünschen, dass es etwas gäbe, auf das du stolz sein könntest? Nö, ja, eigentlich überhaupt nicht. Warum denn nicht? Das ist überhaupt nicht erstrebenswert. Nur. Wieso ist es nicht erstrebenswert? Weil Arbeit und Mühe macht? Weiß nicht, also entweder es macht mir irgendwas Spaß und ich habe Freude dran und das ist auch okay, oder nicht. Also ich meine, aber jetzt irgendwie stolz zu sein, ich habe jetzt eine tolle Note irgendwie an der Uni, eine tolle super Klausur geschrieben, nee, eigentlich nicht, nee. Hast du denn schon immer mal eine tolle Note und super Klausur geschrieben? Ja, schon, klar. Und ist aber einfach so aber quasi aus... Aber was versiebt, also... Ist aber quasi aus Versehen passiert? Nee, das habe ich schon, also... Es ist nicht so, dass ich durch irgendwelche Klausuren fallen will. So ist es nur auch wieder nicht. Ja. Nee. Aber ist dir so... Nicht, aber ich will schon durchkommen irgendwie. Ich will auch die Sache verstehen und ich will halt irgendwie mal weiterkommen. Aber jetzt irgendwie zu sagen, naja, ich bin... Jetzt nur Einser oder so, nee. Was studierst denn du? Architektur. Architektur. Und gibt es denn was du wirklich nicht verstehst? Mathe-Sachen zum Beispiel. Ja, doch, die verstehe ich manchmal nicht. Ja. Hm? Und aber damit hast du dich jetzt gewissens abgefunden. Nee. Mathematik ist mir unzugänglich. Nee. Soll die Mathematik bleiben, wo sie ist? Nee, auch wieder nicht. Ja, wird übersehen, bin ich stolz drauf. Ja, die Mathematik verhält sich zu mir so blöd, aber ich lass mir nichts anmerken. Nee, so nicht. Sondern? Nee, dann denke ich mir, naja, die Frau, da hast du Probleme mit. Und ich habe auch einen netten Freund, der ist Physiker, der hilft mir dann. Zum Beispiel. Ah ja. Hm? Und bist du denn wenigstens auf deinen Freund, bist du da stolz zum Beispiel, dass du jetzt so eine praktische ich hab Wahl... Ich habe keinen Freund. Also ach, du hast aber gesagt, du hast einen Freund, der ist Physiker. Ja, ist ein Kumpel halt, aber... Ach so. Heißt also, Ja, ist dann auch kein Grund, stolz zu sein drauf. Nee. Dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja, Daniela? Okay, ciao. Okay, tschüss. Hi, hi. Hallo, wer bist denn du? Ich heiße der Guido. Tag, Guido. Ja, hallo. Ich wollte mal zum Besten geben zum Thema Stolz, und zwar geht es darum... Zum Besten geben, ja. Ja. Warte mal, ich mach mal kurz Radio ein bisschen leiser. Ja. So, jetzt schon besser. Ja. Und zwar geht es darum, ich hab irgendwie bei euch ja gehört, dass ihr mit so stolz Deutscher zu sein oder sowas, da habe ich eben irgendwie mir überlegt. Ja. Ja, und zwar habe ich überlegt, dazu komme ich ja nur eigentlich zum Deutschsein irgendwie wie zu meiner Nase zum Beispiel. Ja, also ich kann ja eigentlich nicht dafür, ich hab die einfach und... Ja. Ne, kannst verstehen. Ja? Und, aber du hast ja auch immer noch die Möglichkeit, dir die operieren zu lassen. Ja, gut. Ja? Ich möchte auch so eine Nase haben wie Jackie Kennedy. Im Grunde kann ich jetzt aber nichts dafür, ne? Im Grunde kannst du erstmal nichts dafür. Ja. Und andererseits als Boxer zum Beispiel, wenn du jetzt Boxer wärst, würde sich deine Nase auch deutlich verändern? Dann könntest du was dafür. Ja, ich hätte dann aber trotzdem immer noch eine Nase. Ja. Wenn ich mir nicht gänzlich wegoperieren lassen würde. Mhm. Gut, aber ich will das jetzt nicht weiter so, sondern eigentlich wollte ich ja darauf hinaus, dass ich zum Beispiel auch ganz doll stolz auf meine beiden Kinder bin, obwohl ich die eigentlich auch selber ja nicht gezeugt habe. Ja. Ah, ja. Ich also auch dazu gekommen, irgendwie, ja, wie zu meiner Nase. Aber, Nee, naja, eben nicht. Also wenn du sie gezeugt hättest, dann wärst du ja zu den Kindern gekommen wie zu deiner Nase. Ja, weil ja Kinder zeugen, ruckzuck, macht teilweise so eher Spaß und ist aber jetzt keine besondere Leistung. Ist auch wieder wahr, ja. Ja, also jedenfalls, was den Zeugungsakt betrifft. Danach fängt die Arbeit an. Ja, und wenn man die bewältigt, dann kann man doch stolz drauf sein. Ja, aus der Sicht, aus der Perspektive, ich das noch ja nicht. Siehst du? Und jetzt ist die Frage, ist Deutsch sein was, woran man arbeiten kann? Im Grunde schon, aber macht keiner. Also ist jetzt weiß ich nicht, das wäre in welcher Richtung deutsch zu sein ist irgendwo. Also ich meine, wenn ich jetzt was Positive tue, weil ich jetzt, sagen wir mal, weil diese Grenzen nun mal so bestehen, wie sie sind, ja, und dann für mein Land irgendwas tue, dann wäre das vielleicht ja nicht so verkehrt. Aber weiß ich nicht, also so deutsch zu sein, weiß ich nicht. Also ich sehe mich da eigentlich mehr so als multinational oder so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber machst du dir da nicht was vor? Also ich meine, du hast ja nicht die Wahl, aber du bist natürlich schon ein Deutscher. Ja, naja, bloß wie gesagt, dafür kann ich ja nur im Prinzip auch ja nicht. Und wenn ich woanders geboren wäre, warum sollte ich dann stolz sein, eben jemand zu sein, der woanders geboren ist? Oder sehe ich da was falsch? Also sagen wir mal, wenn ich jetzt Jugoslawe wäre, warum sollte ich dann stolz sein, Jugoslawe zu sein? Also warum sollte ich Jugoslawe ist jetzt eine sehr unglückliche Konstruktion. Ich finde es bloß eine interessante Frage, weil sich sich schnell darauf antworten lässt, ja, ihr habt keinen Grund darauf, stolz Deutscher zu sein. Also ihr habt keinen Grund dafür, stolz Deutscher zu sein. Weil stolz vielleicht wirklich was mit Arbeit zu tun hat. Ja. Andererseits ist eben die Frage, und die finde ich eigentlich interessant, ob man daran arbeiten kann. Ja, na, ich denke, also dass man, also vielleicht, also ich meine, die elementare Form wäre ja, dass man irgendwie davon ein Selbstbewusstsein bekommt. Ja, dass man nicht einfach so einer ist, sondern schon weiß, was man ist und was das bedeutet. Aber dann, also ich definiere mich doch mehr über meine Arbeit oder das, was ich schaffe, als das, was ich bin. Weil Deutscher bin ich ja so oder so, ob ich nur dran arbeite oder nicht. Ja, aber andererseits muss man sich ja trotzdem damit auseinandersetzen. Ja, also man lebt entweder in einer Stadt oder man lebt im Dorf. Dafür kann man möglicherweise erstmal nichts. Und man kann einfach so in der Stadt leben oder man kann sich dazu verhalten. Ja, oder wegziehen. Oder wegziehen. Ja. Im Grunde schon, aber wie gesagt, also ich denke nicht. Aber da wisst ihr, da nimmt man ja das Vaterland, nimmt man ja immer an den Fußsohlen mit. Also so sehe ich das nicht. Ich nehme das, was ich selber geschaffen habe, immer an den Fußsohlen mit. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, nach Moskau ziehe, dann habe ich doch eigentlich ja nicht davon, Deutscher zu sein, oder? Ja, aber durch den Umzug wird man ja noch nicht zum Russen. Nee, habe ich auch also in dem Sinne ja nicht vor. Das ist schön. Jetzt hat sich unser Gespräch aber völlig verfranst. Ich glaube schon, ja. Inner Knoten drin. Ja, aber warum nicht? Ist ja auch okay. Was hat denn jetzt gepiept? Weiß ich nicht, vielleicht ist mein Radio noch zu laut. Ist glaube ich okay. Nee, aber nochmal eine ganz andere Frage, weil die jetzt völlig weg. Jetzt will ich auch jetzt nicht so eine deutsche Diskussion führen. Mhm. Weil das ist ja bloß ein Aspekt, der gehört irgendwie zum Stolz dazu, denke ich. Gab's für dich schon mal so Lebenssituationen, in denen du gewissermaßen an der falschen Stelle stolz gewesen bist? Nee, eigentlich nicht. Also nicht bewusst. Nicht bewusst. Naja, also so, dass du im Nachhinein dann irgendwie erst gemerkt hättest, ach, an dieser Stelle etwas weniger stolz und man hätte die Situation retten können? Fällt mir jetzt so ja nicht ein, nee. Könnte ich eigentlich so ja nicht sagen, nee. Gut. Nee, also wirklich nicht. Danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja. Okay, tschüss. Gut. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist Hein. Hein. Hein. Tag, Hein. Tag, guten Abend. So, wie sieht's bei dir? Jetzt, zack, jetzt wird es gleich eingeschränkt. Warst du schon mal an der falschen Stelle stolz? Ich überlege gerade, ob ich jetzt an der falschen Stelle stolz werden könnte. Inwiefern? Also eher gegenwärtiges Problem. Du hast gegenwärtig ein Stolzproblem. Ich denke ja. Und wie sieht das aus? Naja, das ist so, ob man dann doch eine Handlung vornimmt, über die man sich jetzt... Das ist schon klar, so sehen so Stolzprobleme grundsätzlich aus. Ich würde aber ganz gerne fragen, wie jetzt genau deins aussieht. Ansonsten sehen so eine Probleme immer aus, ob man eine Handlung vornimmt oder ob man sie nicht vornimmt, weil man zu stolz ist. Gut, das ist so, und zwar, das geht um eine Frau, die würde ich gerne wieder für mich gewinnen. Ja. Aber es ist die Frage, ist die Zeit dafür reif oder wartet man noch? Ist man sozusagen der gekränkte Verletzte, der nun einsam in der Brandung steht? Und sag mal, ist das jetzt aber nicht bloß ein Timing-Problem oder ist das für dich ein Stolzproblem? Ist auch in gewisser Weise ein Stolzproblem, weil das ja auch mit verletzter Eitelkeit zu tun hat. Hm? Und das sind nämlich dann zwei Arten von Stolz sein. Ja. Es gibt nämlich den Stolz der verletzten Eitelkeit und den Stolz der reflektierten Taten sozusagen. Oi, das hast du aber schön gesagt. Wie würde jetzt in deinem Falle der Stolz reflektierten Tuns aussehen? Na, angenommen, du machst irgendwas Bedeutsames, wo viele Leute von profitieren. Oder du machst für deinen Mikrokosmos irgendwas Schönes, wovon du... Nee. Du machst immer Mathematik draus aus dieser Stolzdiskussion. Ja, ich bin ja sehr rational. Ja, wir sind jetzt immer bloß noch bei 8, 12, 14 und wissen nicht mehr, ob es Äpfel sind oder Eierkuchen. Ja, ich überlege gerade... Verstehst du? Und wir müssen aber auf die Apfelebene kommen. Ja, ich überlege gerade, ob ich irgendwas Konkretes im Detail benennen kann, worauf ich... Du hast einen guten Punkt geliefert, was die Frau betrifft. Ja, okay. Wie sehe denn da stolz reflektierten Tuns aus, wie du formuliert hast, und stolz aus verletzter Eitelkeit? Also stolz reflektierten Tuns würde dann aussehen, dass man... stolz reflektierten Tuns. Nee, lass uns anfangen mit dem Stolz der verletzten Eitelkeit. Ja. Das ist so, dass man, wenn man irgendwie, allein gelassen wurde, ja doch, dass man das erstmal in gewisser Weise verdauen muss und jetzt ist die Frage, das ist dieses Katz-und-Maus-Spiel. Gehst du hin? Sprichst du das erste Wort? Wartest du ab, bis das erste Wort von anderer Seite kommt? Oder wie ist der Stolz, der letztendlich förderlich ist, um sozusagen das Gesicht nicht zu verlieren? Oder biedert man sich an? Ja. Und hast du jetzt für dich schon eine Lösung gefunden? Nee, da will ich darüber nicht mehr nachdenken. Ja, und hast du aber schon mal eine Situation gehabt, in der du einfach falsch stolz reagiert hast? Nee, eher im Gegenteil. Ah ja. Also, dass ich eben nicht stolz gewesen bin und sozusagen dann meiner Meinung nach verpatzt habe. Ja. Also eine Chance vielleicht, ja, oder ist es jetzt eben nur die eigene subjektive Wahrnehmung und die Chance gab es nie und hätte sich auch quasi das Stolzsein ja nicht gelohnt. Also, oh, das ist dann sowieso das Dilemma, wa? Im Nachhinein, die Situation ist verfahren und man weiß jetzt nicht, war man zu stolz, war man zu wenig stolz. Oder wenn man weiß, man war zu wenig stolz, hätte mehr Stolz, was andere... Das ist immer irgendwie die komplizierte Art, stolz zu sein. Da liebe ich mir dann schon die anderen Arten, stolz zu sein, wo man weiß, wo man steht. Ja. Ja. Ob es eben halt den Stolz der reflektierten Taten... Ja. Und dann denkt man doch immer, selig sind die, die da arm im Geiste sind, oder? Ja, die sich so eine Gedanken nicht machen. Das war ein Spruch von Konfuzius, den habe ich jetzt irgendwo gelesen vor kurzem. Ich habe es immer für einen Bibelspruch gehalten. Was sagst du? Ich hätte eher für einen Bibelspruch gehalten. Also die Bibel und der Konfuzius, die ähneln sich ja in den Sprüchen. Ja, also und dann kommt ja noch und dann kommt ja noch Ben dazu. Glück ist dumm sein und Arbeit haben. Ja, also naja, oder die dumm haben am meisten Arbeit, oder wie? Nee. Also, du bist ja echt ein Grammatiker, jetzt drehst du ja die Sätze um. Ein Wortspiel. Ja, Sowjetmacht des Kommunismus minus Elektrifizierung. Oder dieser eine Spruch, ne, dass schon viele Frauen sich hätten gern von mir kennenlernen lassen wollen. Aha. Ja. Ja, bist du sicher, dass der gilt? Was? Bist du sicher, dass der gilt? Ich weiß es nicht, also den habe ich über den kürzeren dabei gezogen. Und oder selbst, oft, sagen wir mal. Wenn er gilt, ist er schwer zu überprüfen. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Gut, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Viel Spaß, tschüss. Tschüss. So, jetzt muss aber hier eine kurze, volle Pulle Poesiemusik passieren. Nochmal die vermoosten Flöten mit Sunday Morning, in der die wunderschöne und sehr poetische Überlegung auftaucht, dass Vögel nämlich ja möglicherweise ja nicht fliegen können, sondern die werden aus Hubschraubern abgeworfen. Und das alles nur uns zur Freude. Sunday Morning, die vermoosten Flöten. Kinder, ihr müsst mal gucken, ob die irgendwo spielen. Die spielen hier manchmal irgendwo in Berlin rum. Ansonsten gibt es, glaube ich, bisher noch keine Platten oder irgend so, die vermoosten Flöten. In aller Frühe kann man schon ihren flötenartigen Gesang hören. Der Songs, von dem man denkt, Mensch, vielleicht ist die Welt doch ja nicht so schlimm. Hi, wer bist denn du? Hallo? Ah, falsch. Hallo? Hallo? Hallo? Da ist keiner. Oder da traut sich jemand nicht. Oder ist zu stolz, hier jetzt im Radio zu reden. Hi, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Sebastian. Tag, Sebastian. Ja. Na? Ja, ich habe jetzt gerade erst reingeschaltet, Kuttner. Ich weiß gar nicht genau, worum es heute geht. Super, die liebe ich immer, diese Anrufer. Sebastian, ich hab dich so lieb. Ja, es geht um Stolz, habe ich jetzt nur... Ja, es geht um Stolz, Sebastian. Hm? Ja. Bist du stolz? Ich bin stolz. Auf was jetzt? Ja, ist eine gute Frage. Wäre meine nächste gewesen. Im Moment bin ich nicht stolz, nö. Ganz normal. Gibt es aber so Sachen, auf die du stolz bist? Nö. Nicht unbedingt. Also fällt mir jetzt zumindest keine Sache Sebastian, ein. Du bist aber ein schwieriger Fall. Ja. Ja? Wir kennen uns schon. Ich habe letztes Mal einen Kumpel von mir angerufen. Oh, na, dann du kannst ja fast sagen, dass wir uns gut kennen eigentlich, wenn du einen Kumpel schon von dir angerufen hast. Da war ich nur, ich habe im Hintergrund gehustet und von daher... Ah ja. Naja, aber im Grunde schon ein Grund, dass ich dich hätte erkennen müssen, eigentlich. Nee, glaube ich nicht. Ach, nee? Nee. Mensch, Sebastian... Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, mach's gut. Ja, der jetzt direkt ein Beitrag zur Sendung nicht war. Nee, aber ich habe ja auch leider zu spät reingeschaltet, weil leider bin ich heute nicht dazu gekommen, dich von Anfang an zu hören. Ja, also erstmal rinhören und dann anrufen. Ja, dann probier ich es gleich später nochmal, wenn ich den Durchblick habe. Wenn du den Durchblick hast, sind ja noch 40 Minuten. Gut. Tschüss. Tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hallöchen, jetzt Reiko. Falco? Ja, Reiko mit R. Reiko. Hm? Reiko, bist du stolz auf was? Auf dich? Warum? Wie alt bist du eigentlich? 19. Und, hast du einen Beruf? Nee, gerade Abi fertig? Ich bin dabei, Abitur zu machen, 13. Klasse. Du bist dabei, Abitur zu machen? Ja. Ist, wenn man jetzt Abitur hat, ist Abitur ein Grund, stolz zu sein? Naja, ich glaube, dass also ich zumindest bin immer so ein bisschen auf diese kleinen Dinge stolz. Das heißt, dass man, also deine Federtasche zum Beispiel oder was? Ja, also positiv ist, also auf bestimmte Dinge stolz zu sein. Von mir, dass man auf eine Klausur eine 2 geschrieben hat oder dass man bestimmte Dinge geweltmeistert hat irgendwie. Geweltmeistert ist ja auch ein schönes Wort. Ja. Und darauf kann man wirklich stolz sein. Ich glaube, das gehört doch mit dazu, dass man also ja? für sich selber irgendwie was geschafft hat, wo man sagt, Mensch, prima. Wann warst du das letzte Mal auf was stolz? Na, ich habe heute eine PW-Klausur zurückgekriegt, wo ich eigentlich 11 Punkte hätte kriegen können. Was ist ein 2, aber PW, also, politische Wissenschaften? Ja, politische Weltkunde heißt. Politische Weltkunde? Ja. Aha, und was waren denn die Fragen, in denen du hättest 11 Punkte erreichen können? Ja, ich habe nur 9 bekommen, weil es gibt so Rechtschreibung. Au, ja. Genau. Und das ist jetzt alles doch vor der Reform. Ja, das sowieso, aber ja. Das soll mich nicht weiter stören. Hm. Also. Aber jetzt inhaltlich, wie war die Frage? Es ging um Wende. Um Wende, ja, gab's da irgendwie eine Frage oder ein Thema oder eine klare Überschrift? Ja, das Thema hieß im Großen und Ganzen, wie definiert sich sozusagen ein Wendeprozess? Also, was war der ausschlaggebende Punkt in der DDR-Zeit, dass sich also dort ein politischer Wandel vollzogen hat? Ja, und wie waren deine Thesen? Wofür, mit welcher Antwort kann man da 9 Punkte kriegen? Ja, also, wir haben dort ein Arbeitsblatt bekommen, wo also 3 Leute. Von Konrad Weiß, also der gesagt hat, also dass das also eher sehr ungern also das Wort Revolution nennt, weil es für ihn keine Revolution war, wenn dann war es für ihn also eine angefangene, aber nicht zu Ende geführt, dann also typisch Deutsches und so weiter ja. Und so fort. Wie viele Punkte würdest du Konrad Weiß für so eine Antwort geben? Dass das keine beendete Revolution waren. Hm. 10. 10 Punkte? Ja, also wenn du jetzt eine Skala hast von 1 ja. zu 10. Und wie würdest du die Antwort, es war eine Konterrevolution, wie würdest du die bepunkten? Ja, war es ja nicht. Naja, wenn es jetzt als Antwort kommt und du bist jetzt der politische Weltkundelehrer und musst jetzt kriegst du ein Blatt als Antwort, ja, was waren die Ursachen der Wende, hast du als Frage gestellt. Ja, und jetzt schreibt jemand, das war keine Wende oder wie setzt die Wende zusammen, sondern es war die eine Konterrevolution. Ja, ist doch eine interessante Überlegung. Schwierig, also in Punkte einzuteilen, ist auch, glaube ich, auch also so allgemein sehr große Punkte. Ja, naja, aber du hast, so Konrad Weiß hat jetzt schon 10 Punkte bei dir gekriegt, ja, da hast du dem gleich noch einen Punkt für Rechtschreibung gegeben. Für die Rechtschreibung, oder was? Nee, für seine Aussage. Weil die Aussage stimmt, meinst du? Ja. Eine abgebrochene Revolution. Richtig, beziehungsweise also ein Prozess. Das muss er doch sagen. Das ist doch eine Aussage, die von grobem Eigennutz diktiert ist. Wieso muss er das sagen? Naja, weil er sich als revolutionär begreift. Aber als Gescheiterter, von daher ist es aus seiner Perspektive natürlich eine gescheiterte Revolution. Nee, er sagt ja nicht, dass er gescheitert ist an der Revolution. Natürlich, er definiert sich quasi als Bürgerbeweger, als jemand, der diesen ganzen Prozess in Gang gesetzt hat. Ja. Ja? Und, aber ja, der ist so aus, der ist, warte mal, der ist aber ausgegangen, nicht seinen Vorstellungen gemäß. Ja? Sodass er sagen kann, ich habe zwar eine Revolution in Gang gesetzt, ja, die hat aber nicht meine Ziele erreicht, insofern ist sie gescheitert. Ja? Richtig. Ist doch eine voll eine egoistische Aussage, wo man doch überlegen muss, wie fern hat die mit dem realen Prozess was zu tun? Ja, das ist also gebe dir, wenn du darauf hinaus willst, recht. Das ist also so ideologisch, also Quatsch, schwierig war. Das wäre niemals dazu gekommen, dass das zu Ende gekommen. Aber du hast dem 10 Punkte gegeben. Das verstehe ich gar nicht. Ja, richtig, weil er insofern recht hat und dann so traurig ist, dass es so gekommen ist und dass es nicht zu ändern war. Ach, du hast ihm jetzt quasi Trostpunkte gegeben, ja? Ja, der Kandidat, stimmt zwar nicht, was er sagt, aber er macht einen sympathischen Eindruck und er hat es so nett und überzeugend und inbrünstig vorgetragen, kriegt er 10 Postpunkte. Außerdem war die Rechtschreibung okay. Ja. Ja. Jetzt nochmal die Frage, wie viele Punkte Jebit für die Antwort, es war eine Konterrevolution? Ja, der Imperialismus hat erfolgreich zurückgeschlagen? Warte mal, also ich würde gerne, bevor ich dann wahrscheinlich vielleicht aus der Leitung fliege, noch mal kurz was zu stolz sagen. Ich meine, nee, ist doch eine interessante Fragestellung. Ich würde jetzt bloß einfach mal sehen wollen, wie du als politischer Weltkundelehrer das jetzt benoten würdest. Ich bin Schüler. Naja, nee, aber jetzt in der Situation, du bist ein Lehrer. Du musst doch selber überlegen. Du kannst es doch jetzt nicht an Konrad Weiß und deinen Lehrer delegieren. Nee, habe ich auch nicht gesagt. Naja, aber jetzt willst du dich gerade zurückziehen und sagen, ja, ich bin ja bloß ein armer Schüler. Ich muss ja die Antworten abgeben, mit denen man möglicherweise 11 Punkte kriegt. Du musst es jetzt benoten. Ja. Die These, das war eine Konterrevolution. Das war eine Konterrevolution. Würdest du sagen, 0 Punkte stimmt nicht, Quatsch? Kannst du doch sagen, ist ja auch okay. Ja, könnte man sagen, richtig. Du würdest jetzt 0 Punkte geben? Naja, wäre aber ein schwaches Argument, nicht weil man das ja nur noch begründen muss, ne, warum das also dann keine Konterrevolution war. Ja, naja, das musst du jetzt ja nicht machen, ich wollte jetzt einfach mal bloß mal abchecken. Ja. Aber 2 Punkte für Rechtschreibung würde ich doch kriegen, oder? Ja. Also, super, also Fehler waren, ja. 2 Punkte, ja. Und sagen wir mal, das war einfach ein Zusammenbruch? Ja, der Kollaps einer nicht funktionierenden Ökonomie? Ja, dass die Ökonomie nicht funktioniert hat, das mag sein. Ja, aber zumindest nicht so, wie man sich gedacht hat. Ja, also die nicht funktionierende Ökonomie hat ja besser funktioniert als die Bürgerbewegung, habe ich den Eindruck. Wieso? Naja, weil das doch ohne Bürgerbewegung zusammengebrochen wäre, oder? Ja, nun ist die Frage natürlich, was hat die Bürgerbewegung, sprich also dieser runde Tisch, wie auch immer, gemacht? Was hat die zur nicht funktionierenden Ökonomie beigetragen? Ja. Jetzt haben wir uns auch voll verfusselt. Jetzt sind gleich die Nachrichten, aber immerhin haben wir noch... Mal was sagen. Warte mal, Jan, ich will mal kurz was sagen, damit ich meine, ich will ja auch nicht. Also okay, ja, gut. Siehst du? Ich will kurz noch was sagen, dass ich ganz... Ist das nicht toll, wenn man aus dem Gespräch raussieht und überhaupt ja nicht mehr weiß? Ja, ich weiß schon noch was, also... Du musst aber versuchen zu erreichen, dass du ja nicht mehr weißt. Dann kann man wieder lernen. Na, weißt du noch alles, was wir gerade besprochen haben? Ja, das weiß ich noch, was wir besprochen haben. Na, das ist okay dann. Ich bin ein alter politischer Weltkundelehrer, du. Ja. Konrad Weiß hat bei mir gerade 2 Punkte für die Rechtschreibung gekriegt. Na, ein Bonuspunkt noch. Ja, ich, nun nebenbei gesagt, ich schätze zwar diesen Menschen, aber ja. Naja, ich erspare mir jetzt diese nebenbei gesagt. Du wolltest noch was zum Stolz sagen? Ja, ich wollte noch sagen, weil das vorhin gekommen ist, was also das betrifft, auf Deutschland stolz zu sein. Ja. Weil das vorhin gekommen ist. Ich glaube nicht, dass es also wichtig ist, auf dieses Land stolz zu sein, weil man ja damit auch immer also irgendwie so Nationen verbindet. Sondern ich sehe es als irgendwie als wichtig an, dass man sich also irgendwie wohlfühlt in so einem Land. Und ja, das sehe ich als wichtig an, finde ich. Also deine Aussage, ich fühle mich wohl, ein Deutscher zu sein. Nee, um Gottes Willen. Nicht mal das? Nein, das nicht. Also die Frage ist immer, auf was man stolz sein will, nicht? Oder was man als stolz definiert in dem Fall. Das ist immer die Frage. Ja, genau. Hey, du hast echtes Zeug zum Weltkundelehrer. Ach, nun hör mal auf hier. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Bitte, tschüss. Tschüss. Sold American. Heißen die Jungs hier. If you don't want my love, if you don't want my love, if you don't want my love, I know who I give it to. If you don't want my love, if you don't want my love, if you don't want my love anymore. If you don't want that thrill, if you don't want that thrill, if you don't want that thrill, I know, I know who will. Don't want thrill. If Kinder, wenn wir geil an Radio machen oder Radio im Radio sein oder Radio ist, dann ist es immer tolle Musik spielen, die man selber so voll prima findet. 0:33 Uhr. Kurzinfo. Einigung. Die 33.000 Beschäftigten der ostdeutschen Chemieindustrie erhalten 3,7% mehr Lohn und Gehalt. Arbeitgeber und Gewerkschaft vereinbarten am Abend in Berlin gleichzeitig im kommenden Jahr 440 Ausbildungsplätze in der ostdeutschen Chemiebranche zu schaffen. Lockerung. 10.000 palästinensische Arbeiter aus dem Gazastreifen dürfen ab heute wieder an ihre Arbeitsplätze in Israel zurückkehren. Nach den Unruhen in den Autonomiegebieten in Ost-Jerusalem hatte Israel die Einreise von palästinensischen Arbeitern untersagt. Afrika-Reise. US-Außenminister Christopher will heute in Äthiopien über den amerikanischen Vorschlag zur Bildung einer afrikanischen Eingreiftruppe sprechen. Die 10.000 Mann starke Truppe soll in Kriegsgebieten Zivilisten schützen. Aufruf. Der Flüchtlingsrat hat heute Brandenburgs Innenminister Ziel gebeten, sich für die Zusammenführung einer durch Abschiebung getrennten Familie einzusetzen. Die Ehefrau wurde mit ihren Kindern nach Rumänien ausgewiesen. Ihr Mann, ein Algerier, sitzt in Abschiebehaft. Unfallbilanz. In der ersten Oktoberwoche hat es im Bereich des Potsdamer Polizeipräsidiums 11 Tote bei Verkehrsunfällen gegeben. Das sind weit mehr als im gesamten Vormonat. Die meisten Unfallopfer waren waren zwischen 16 und 25 Jahre alt. Also kann man nur sagen, man sollte im Bereich des Potsdamer Verkehrspolizeibedingster da meiden. Meiden, auf jeden Fall. Ja? Unfälle satt. Eishockey. In der Qualifikationsrunde der Eishockey-Europa-Liga verloren die Berlin Capitals beim finnischen Vizemeister TPS Turku mit 2:4. Wetter. Heute Nacht bewölkt, um 10 Grad, am Tage wolkig und niederschlagsfrei, Temperaturen bis 17 Grad. Verkehr. Weiterhin keine Meldung und gute Fahrt für euch. Ich war wieder ein Fritz-Kurzinfo mit Gerald Kötter-Heinrich. Ja. Ey, du verschleuderst dich ja eigentlich im Radio, finde ich. Du musst dank im Fernsehen Nachrichten lesen. Warum? Weil du, meine ganz ehrlich, ich habe dich vorhin so beschimpft, aber du hast so eine, so die Augenlider, die haben so eine traurige Nachdenklichkeit. Und der tippt, also da bin ich jetzt der Einzige, der dich beim Nachrichtenlesen sehen kann. Der tippt die Nachrichten aber so eine bestimmte Intensität, Dichte, die man sonst nicht hat. Also die man, wenn man den Backpfeifengesichter im Fernsehen sieht, denkt man, Mann, oh Mann, warum müssen die Nachrichten lesen? Wo es doch ein Gerald Kötter-Heinrich gibt. Gerald, ich danke dir. Ich danke dir auch. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, ja. Fang bloß nicht schon wieder an mit Änderungen, Ticket umtauschen oder sonst einer irren komplizierten Metallica-Aktion. Lasst mich bloß damit in Ruhe. Ich... Ganz ruhig. Keine Probleme. Nur Metallica. Nochmal live in Berlin. Dienstag, 22. Oktober in der Deutschlandhalle. Nicht zum Umtauschen, nicht zum Verzweifeln, sondern einfach zum Hingehen. Moment mal. Kein Haken? Nö, bloß... Fritz. The crazy world of music. Metallica, Kinder, noch 25 Sekunden trennen euch von Musik ganz anderer Art, die aber gleichwohl großartig ist. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Vor genau 5 Jahren ist er gestorben. Der größte deutsche Schlagersänger. Roy Black. Zum Schluss hin eher eine traurige Gestalt. Herzkrank. Einsam in der Fischerhütte. Man weiß nicht, ob er seine Pillen bloß nicht genommen hat. Oder aus Schusseligkeit. Oder ob er Selbstmord gemacht hat. Auf jeden Fall eine, glaube ich, herausragende Figur im deutschen Schlagergeschäft. Ganz im Weiß mit einem Blumenstrauß, so siehst du in meinen schönsten Träumen aus. Ganz verliebt Musik, wie ist es? Clubkinder, alle halten mich für bekloppt. Das ist ein großartiger Song. Es gibt nichts mehr, was uns beide trennen kann. Ganz im Weiß, so gehst du neben mir. Und du siehst so glücklich aus, ganz im Weiß, mit einem Blumenstrauß. Ja, dann reichst du mir die Hand, und du siehst so glücklich aus, ganz im Weiß, mit einem. Ende. Da fällt es dann doch ein bisschen ab, wir hätten es zum Schluss tatsächlich sparen sollen. Naja, kann man jetzt leider nicht mehr neu machen mit ihm. Tut mir leid, seit 5 Jahren ist er tot. Roy Black, Tag, wer bist denn du? Ja, moin, Kuttner. Moin. Moin, bin ich ja stolz, dass ich nochmal an dich rangekommen bin. Schön, wie du jetzt auch gleich das Thema da untergebracht hast, quasi im ersten Satz. Ja, wer bist denn du, meine Stolze? Maike aus Hamburg. Maike aus Hamburg? Ja, du hast mal einen etwas weiter entfernteren Sprecher. Rin. Rin. Ja, ich bin ja sehr schlechtsbewusst. Naja, ich auch. Ja, aber das war aber eben nicht zu merken. Nee, das stimmt, das ist richtig. Mhm. Das ist richtig. Maike, aber du bist jetzt nicht in Hamburg, oder? Nee, ich habe einen Freund hier in Potsdam. Und von dem kenne ich auch deine Sendung. Der hat auch schon ein paar Mal mit dir geschnackt. Ah ja, ihr schnackt. Ach, das ist ja auch schön. Ich finde es ja auch immer so toll, wenn Sachsen anrufen, ey. Weil das, ja, na, ach, das ist auch so ein toller Dialekt. Das ist die Katharina Witt, die ist auch 16, ha? Ja, naja, die wird jetzt hier nicht anrufen, oder? Kathi, hörst du mich? Kathi. Naja, ich wollte eigentlich so zu dem Thema Stolz sagen, dass ich oder dass man eigentlich auch stolz darauf sein könnte, gar nicht stolz zu sein. Weil, also, mit Stolz verbinde ich persönlich nicht so viel Gutes. Also, damit will ich sagen, man kann ja irgendwie sich über irgendwas freuen oder. Meinst du jetzt so den Stolz der anderen, mit dem du nichts Gutes verbindest? Oder hast du selber so Stolzerfahrungen, die dich eines Besseren belehrt haben? Naja, also Stolz ist, finde ich, etwas, was gar nicht so aus einem innen herauskommt, sondern was einem irgendwie anerzogen wird. Ach so. Und sagen wir mal, also gibt für dich keinen so berechtigten Stolz? Naja. Ja, dir ist es also, jetzt in unendlicher Mühe gelungen, sagen wir mal, ein Kartenhaus aus 1200 Karten zu machen. Und jetzt steht es da und du bist stolz. Weit wenig, die das können. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, aber dann ist es ja eine Frage, wie man das definiert. Man könnte ja auch sagen, ich freue mich total. Also ich bin total glücklich über mein Kartenhaus und gucke das an und sitze da und habe so ein Lächeln auf dem Gesicht. Ja, aber da weichst du dem, dem Eigentlichen ja jetzt aus, indem du bloß umbenennst. Nee, und sagst, ich nenne dich stolz, sondern Freude über. Wenn ich dann also aus der Wohnungstür rausgehe und bei meiner Nachbarin klingel und sage, kommen Sie mal her, Frau Poch, schauen Sie mal, was ich für ein schönes Kartenhaus gemacht habe. Ja. Das ist, also wenn man seine Freude so nach außen trägt halt, ja, das ist für mich stolz. Ach, das würdest du nicht machen? Da wärst du jetzt gewissermaßen so eine Egoistin deines Kartenhauses und würdest es keinem zeigen? Naja, nee, sie haben ja nicht über mich gesprochen, sondern über die Definition. Ich meine jetzt, naja, man kann das ja sicher so und so interpretieren, das kann ja natürlich auch Angeberei sein, ja? Jetzt kommen Sie aber mal her und gucken sich das an, was ich hier für ein tolles Haus gebaut habe, was für ein toller Hecht ich bin. Naja, das ist ja Angeberei. Naja, also ich denke, das kann sich so in verschiedene Lage aufspannen. Entweder man geht an, aber man kann ja auch Sachen, über die man sich freut, sagen wir mal, mit anderen feiern. Das wäre dann ja auch nach außen getragen, wenn man eine Prüfung bestanden hat. Ja. Man ja im Prinzip auch stolz sind. Ja. Na, wobei man kann ja auch eine Prüfung jetzt aus Blödigkeit bestehen, ja? Man geht irgendwie rin, dusselig, hat Glück, erzählt irgendwas, tra-ri-tra-ra, hat die Prüfung bestanden. Mhm. Da hat man ja keinen Grund drauf, stolz zu sein. Nö. Ja? Aber man kann ja Angst haben, eigentlich keine Ahnung haben und dann setzt man sich hin und arbeitet. Mhm. Ja? Und geht unsicher, aber vorbereitet doch in die Prüfung rin, mhm, und schafft es gerade so, dann die Prüfung wirklich zu bewältigen. Mhm. Dann hätte man doch hinterher eigentlich Grund, stolz zu sein. Ja, oder? Und zu sagen, hey, ich hab's doch geschafft, es sah nicht so aus, alles hat gegen mich gesprochen, mhm, aber mit zusammengebissenen Zähnen und wirklicher Energie ist es mir gelungen, diese Prüfung, mhm, zu bewältigen, zu bestehen. Naja, aber wenn, also ich, für mich ist das nicht nur eine Umbenennung, wenn derjenige dann sagt, er freut sich total, dann ist das für mich was anderes, als wenn er stolz ist, also mit dem Wort stolz assoziiere ich. Aber wenn er jetzt sagen würde, ich bin stolz und freue mich total? Ja, dann kann man natürlich nicht viel sagen. Dann kann man nicht viel sagen. Aber stolz ist doch eigentlich ein altes Wort, so ein total hochgehaltenes Gefühl. Also, ja, aber sind die alten Worte... In der ganzen Sendung war es doch immer mit Vaterland verbunden. Ist schon klar, ist nicht direkt so eine Hip-Hop-Vokabel. Nee, ist nicht unbedingt mit Vaterland verbunden, sondern ist sehr sicher schon eher ein altertümliches Wort. Stolz, Treue... Mhm. Pflichtgefühl... Pflichtbewusstsein, Ehre, so, ja? Sind die dadurch ungültig, nur weil die so alt sind und weil sie möglicherweise auch missbraucht wurden? Naja, man kann sie natürlich für sich selber mit neuem Inhalt... Oder weil möglicherweise jetzt auch in der Gegenwart Idioten so eine Worte im Mund führen? Ja, genau, Idioten. Also sagen ja, es gibt hier ja gerade in Potsdam total viele Rechtsradikale. Ja. Aber sag mal, sind das dann nicht so Worte, die man das vielleicht... Ist das Thema, nee, sind das nicht vielleicht Worte, die man dann vor Idioten auch in Schutz nehmen muss? Naja, klar, im Prinzip. Wenn man das mal wieder auf diese Prüfungssituation oder was weiß ich, oder das Kartenhaus bezieht, dann ist es ja auch was so dieses nach außen getragen, was Schönes. Also sozusagen das, was man toll findet, mit anderen zu teilen und auch dazu zu stehen. Also ja, im Prinzip ist es dann ja auch was Gutes. Man gibt dann ja auch was von sich selber preis und so, ja, weiter. Wie alt bist denn du, Maike? 23. Was war denn deine bisher größte Leistung in deinem 23-jährigen Leben? Eine wirkliche Leistung, die du vollbracht hast? Eine wirkliche Leistung? Naja, also sagen wir mal, auf diesen richtigen Leistungssektor würde ich sagen, eine bestandene Prüfung. Ich studiere Medizin. Ich meine jetzt nicht unmittelbar so diesen Leistungssektor, sondern es gibt ja auch Leistungen, die jetzt nicht unmittelbar so leistungsmäßig abgerechnet werden können. Abnabelung vom Elternhaus. Das würde ich sagen. Das ist die wirkliche Leistung? Das war eine Herausforderung für dich und schwierig zu bewerkstelligen? Ja. Doch, warum? Das würde ich schon sagen. Ja. Also auch so diese innere Unabhängigkeit. Ja. Das finde ich ist etwas, worauf ich auch stolz bin. Maike wollte gerade sagen, da kannst du stolz drauf sein. Wobei ich nicht sage, dass ich das schon geschafft habe, aber alleine das anzugehen, das... Ja gut. Ich denke, es ist immer eine Frage, was man sich darunter vorstellt unter dem Wort stolz. Und so ganz unkritisch kann ich das noch nicht benutzen, also so mit vollem Herzen sagen, ich bin stolz. Das fällt mir schwer. Dazu ist es dann doch zu vorbelastet. Das ist schon schön, wenn immer noch eine gewisse Distanz bleibt. Hm? So hundertprozentig gibt's da, glaube ich, gibt's da weniger Haltung, an die man sich so hundertprozentig verlieren kann. Das habe ich akustisch nicht verstanden. Was hast du da gesagt? Ich glaube, es gibt ja ganz wenige so Worte oder Haltungen oder Situationen, an die man sich so hundertprozentig völlig distanzlos verlieren kann. Mhm. Und wenn du sagst, das ist so ein Punkt, da bist du stolz, aber so ein Rest bleibt irgendwie doch Unwohlsein, wenn du sagst, du bist stolz, dann finde ich das okay. Mhm. Ja. Da auf 5 cm Abstand muss man immer achten bei allem, glaube ich. Naja, aber ich finde es ganz cool. Also ich habe mir vorher noch nie so über das Wort Stolz Gedanken gemacht, aber durch die Sendung habe ich mir das dann nochmal überlegt. So. Ich habe auch mit meinem Freund hier am Küchentisch zusammengesessen und mir überlegt, was wir denn so vom Thema Stolz eigentlich haben. Hey Maike, siehst du, und darauf bin ich wieder stolz. Naja. Ein bisschen. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, okay. Tschüss. Hey, da schenken wir uns eine schicke, tolle Musik. Ich bin wieder echt ein bisschen traurig. Ich habe so schöne Musiken hier rausgesucht und jetzt schaffen wir die ja nicht mehr zu spielen. Aber eine muss noch gespielt werden. Kann ich auch nichts dafür. Tut mir leid. Danach wird noch kurz noch ein bisschen rumtelefoniert. Aber das ist Billie Holiday. Ist sowieso auch eine der ganz, ganz Großen. Ist sowas wie Maria Callas. Ist sowas wie PJ Harvey und Alexandra zum Beispiel, ja, die Viere. Und dann kommt noch Bessie Smith dazu. Das sind, glaube ich, und dann wahrscheinlich auch noch Janis Joplin. Wir sind ja auch wie uns 6 ganz große Frauen aus dem Musikgeschäft. Und das ist Billie Holiday, die auch schwer mit Alkoholismus zu tun hatte, irgendwie im Knast gesessen hatte, alles Mögliche. Und das ist irgendwie eine ganz gruselige Aufnahme eigentlich. Die CD selber ist, das hört man, wenn man die ganze CD durchhört, die ist irgendwie so raubkopiert von irgendeiner Platte genommen, das knackt in der Mitte zwischendurch, die viel, viel besser und schöner produzierte, aber die ist so unmittelbar. Sie sagt, das ist so eine Live-Aufnahme, sie sagt ihren Song selber an und sie sagt mit einer Stimme, dass man Gänsehaut kriegen kann. Billie Holiday mit Don't Explain. And now another little tune I wrote. It's titled Don't Explain. I do hope you like it. Hey, I like it, Billy. Hush now, don't explain. I know you were asking. I'm glad you're back. Don't explain. Quiet, don't explain. You mixed with some name. Skip that lipstick. Don't explain. You know that I love you, and what love endures, all my thoughts are of you, for I'm so completely yours. Trying to hear folks chatter, and I know you cheat, but right and wrong don't matter when you're with me. Sweet, hush now. Don't explain. You're my joy and pain. My life's your love. Don't explain. Billie Holiday. So, Mensch, oh Gott, Kinder, die Leitungen sind hier super voll, da kann ich jetzt auch gar nichts mehr, wir haben nur ganz wenig Zeit. Hallo. Hallo. Vielleicht, wer bist denn du? Ja, ich bin der Nico. Nico, was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach mal ganz kurze Statements zum Stolz sammeln nur noch, dass jeder so 1-2 Sätze sagen kann? Na gut, dann fange ich an. Ich denke, besonders stolz kann man auf praktische Sachen sein, weil das irgendwie manchmal, denke ich, mehr befriedigt. Also ich sag mal, dieses typische, ja, Kinder gekriegt, Haus gebaut, irgendwie, das ist Baum gepflanzt. Haus gebaut, so. Das ist irgendwie was Praktisches und darauf kann man tierisch stolz sein, wenn man das alleine machen kann. Okay, hast du jetzt, hast du schon Baum gepflanzt, ein Haus gebaut oder ein Kind gezeugt? Nee, ich habe aber letzte Woche meine Wohnung renoviert. Und dann sagst du, musst doch, gut, okay. Ansonsten, beim, was Kinder betrifft, ist ja immer Zeugen und Erziehen. Das ist ja, und die, ja, also Zeugen ist ja, wie gesagt, ist ja jeder recht. Ja, Zeugen ist die Kür. Ja, und das andere ist der Pflichtteil. Mhm. Tschüss. Ciao. Hallo. Ja, hier ist Steffi. Steffi, ein oder zwei Sätze zum Thema Stolz. Ja, also ich finde, man kann stolz darauf sein, wenn man normalerweise nicht so stolz ist. Gut, dankeschön. Ja. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, Tag, wer bist denn du? Ich bin Kathi. Kathi, ein Satz zum Stolz. Ja, ich bin stolz darauf, dass ich gut Gedichte schreiben kann. Ich würde gerne ein Gedicht vorlesen, aber dafür ist ja jetzt keine Zeit. Ein Stolz-Gedicht? Nein, aber ein schönes Gedicht. Dann lies ein schönes Gedicht vor. Okay, warte mal. Ich muss mal kurz gucken, wo ich das habe. Aber es ist ein bisschen traurig. Ja, es müssen ja Gedichte ja sein, oder? Aber es ist schön. Ja, weiß ich nicht. Müssen nicht traurig sein. Ja, doch. Schöne Gedichte. Eigentlich ja. Ja, die sind da, wenn man die neuen kriegt, sind die auch immer alle traurig. Ja? Hm. Meinst du, ja. Worauf bist du denn stolz? Manchmal, wenn eine Sendung schön geworden ist, dann bin ich stolz. Okay, ich finde deine Sendung schön, kannst stolz sein. Na, nicht Sendung an sich, die heute zum Beispiel ist eine Frage, da überlege ich, ob ich... Schön. Ja, ich glaube, es war eine schöne Sendung. Ich glaube, ich bin ein bisschen stolz drauf. Okay, ich lese dir mal das Gedicht vor, ja? Ja. Okay, das heißt, und Gedanken ziehen dahin. Und das habe ich in Ungarn geschrieben, in Budapest, 93. Okay? Ja. Schwarze Nacht, Orion, Tränen brennt in der Dunkelheit. Eis ist die dunkle Seite des Mondes, kalt und trotzdem blendend schön. Tränen vergehen, es war alles nur ein Traum. Hell und klar und alles vergeht, was einmal war. Schwarze Bäche laufen dahin und teilen sich zu Flüssen und immer wieder größer werdenden Strömen. Laufen langsam und elendig in das Dunkel des Seins. Der Witz ist nicht das Epigramm, der Witz ist die Maske der Feigheit, der Trugheit und der Stille. Doch lächle und hebe den Kopf. Namen vergehen wie Jahreszeiten und weiten sich aus zu unendlichen Weiten. Die Stille und der Schmerz des Vergessenseins werden mit der Maske eins. Doch verschließe nicht dein eigenes Ich und Sein. Ich glaube, alle Gefühle verzweigen sich wie das Geäst eines Baumes, doch sie verfärben sich schwarz in der Dunkelheit. Brennt wie Feuer laufen sie weg und werden zu Ungeheuern eines furchtbaren Traumes. Fühle doch, es gibt keine Erfüllung. Manchmal glaube ich, das Spiel, das wir spielen, ist ein endloses, langgezerrtes Dunkel mit kleinen Funken der Verlassenheit oder Wahrheit. Break on through to the other side. Doch wie, denn the doors are locked. Spiele ein Lied des Schmerzes und vergrabe dich im Dunkeln deiner selbst. Hörst du den Schrei des Vergessenseins? Eine neue Maske naht. Ich bin gespannt, wie sie sich verformt und verändert until the end. Träume süß und lege die Kälte von dir ab. Erst wenn dir das gelingt, dass sie wie Schweißperlen von dir springt, dann hast du dein Ziel erreicht, zu kämpfen um deiner selbst willen. Poesie ist die Erfüllung deiner selbst, die Erlösung des Gefühls. So fühle, wie die Schwärze steigt und sich ein grauer Schleier über dich neigt. Frage nicht nach einem Sinn und Gedanken ziehen dahin. Ja? Ja. Danke dir, Kathi. Fandst du schön? Ja. Cool. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Hallo. Hallo. Oh Gott, wieder ein Debiler. Hallo. Hallo. Beth? Ja. Ja, wir kennen uns doch. Ja. Beth. Ja, genau. Ein Satz zum Stolz? Ja, ich finde, Stolz hat immer was mit Zufriedenheit zu tun. Aha. Wenn man nicht zufrieden ist, kann man auch nie stolz sein. Kann ich jetzt nicht drauf antworten. Muss ich überlegen. Danke, tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo, Kuttner. Ja, wer bist du? Hier ist der Sir Henry. Sir Henry, ein Satz zum Stolz? Ich will was anderes fragen, wann der Experte Stefan Schwarz sich wieder mal meldet. Ja, abwarten. Abwarten, okay, schönen Abend. Okay, tschüss. Hallo, ein Satz zum Stolz? Hallo? Ja? Ja, ich finde, dass Stolz ein bestätigtes Selbstbewusstsein ist. Eigentlich durch irgendeine Handlung bestätigt. Okay, danke. Ist keine Zeit mehr, dass ich die Sätze hier kommentieren könnte. Ich will sie aber auch ja nicht kommentieren. Jeder kann jetzt noch einen Satz zum Thema Stolz sagen. Hallo, du? Wer bist du? Ja, hi, ihr Latze. Ich möchte einen Braunschweiger Sänger von der Indie-Band zitieren. Namens G, weil der hat mal gesagt, nein, ich bin nicht stolz, ich wäre lieber tot. Danke. Hallo? Ja, was mir den ganzen Abend schon ziemlich Leistenbrand ist einfach die Tatsache, dass Stolz, sobald er sich über andere erhebt, und das meine ich gerade in Richtung stolz zu sein auf Deutschland oder sowas, dann wird's arrogant und dann wird's gefährlich. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Hallo, hier noch ein Satz zum Stolz. Hallo? Hallo? Hallo? Wer bist du? Ich bin der Costa. Costa, ein Satz zum Stolz? Oh, bin ich beim Trevor Wilson? Nee, du bist nicht bei Trevor Wilson, du bist immer noch im Sprechfunk. Ist es nicht der Folterabend? Was ist es nicht? Der Folterabend. Folterabend? Ja. Nee? Ach, schade, das wäre was noch für mich. Tut mir leid. Tschüss. Hallo, jetzt der letzte Satz zum Thema. Hallo? Ja, hallo, hier ist der Andreas aus Fürstenwalde. Andreas, ein Satz zum Thema Stolz. Ich fand das Gedicht ganz toll von der Frau und bin stolz auf deine Sendung. Oh, danke. Tschüss. Tschüss. So, dann hören wir jetzt auf, die Sendung ist im Grunde zu Ende. Gleich jetzt weiter mit dem Night Flight von MC Lücke. Eigentlich verabschiede ich mich aber mit Gute Nacht von Schubert, aber jetzt dachte ich mir, wo eben Billie Holiday lief, muss jetzt unbedingt nochmal Maria Callas laufen. Die Liebe ist ein rebellischer Vogel, auch ein so schöner Satz, oder? Maria singt. Il n'a rien dit, mais il me plaît.